George Orwell. Farm der Tiere. Eine Produktion von Der Vorleser. Gelesen von Benjamin Werner. Kapitel 1. Mr. Jones von der Männerfarm hatte die Hühnerstelle für die Nacht verschlossen, war aber zu betrunken, um daran zu denken, die Klappen zu schließen. Mit dem Lichtkranz seiner Laterne, der von einer Seite zur anderen tanzte, torkelte er über den Hof, zog seine Stiefel an der Haustür aus, holte sich ein letztes Glas Bier aus dem Fass in der Spülküche und machte sich auf den Weg zum Bett, wo Mrs. Jones bereits schnarchte. Als das Licht im Schlafzimmer erlosch, ging ein Rascheln und Flattern durch die Stallungen. Im Laufe des Tages hatte sich herumgesprochen, dass der alte Major, der preisgekrönte Mittelweit-Eber, in der vergangenen Nacht einen seltsamen Traum gehabt hatte und ihn den anderen Tieren erzählen wollte. Es war vereinbart worden, dass sie sich alle in der großen Scheune treffen sollten, sobald Mr. Jones mit Sicherheit weg war. Der alte Major, so wurde er immer genannt, obwohl der Name, unter dem er ausgestellt worden war, Willington Beauty lautete, war auf der Farm so hoch angesehen, dass jeder bereit war, eine Stunde Schlaf zu opfern, um zu hören, was er zu sagen hatte. An einem Ende der großen Scheune, auf einer Art erhöhten Plattform, lag Major bereits auf einem Strohbett unter einer Laterne, die an einem Balken hing. Er war 12 Jahre alt und in letzter Zeit ziemlich dick geworden, aber er war immer noch ein majestätisch aussehendes Schwein mit einer weisen und wohlwollenden Ausstrahlung, obwohl seine Borsten nie geschnitten worden waren. Bald darauf trafen auch die anderen Tiere ein und machten es sich auf ihre Weise gemütlich. Zuerst kamen die drei Hunde, Bluebell, Jessie und Pinscher, dann die Schweine, die sich im Stroh direkt vor der Plattform niederließen. Die Hühner hockten auf den Fensterbänken, die Tauben flatterten bis zu den Dachsparren, die Schafe und Kühe legten sich hinter den Schweinen nieder und begannen wieder zu keuen. Die beiden Wagenpferde, Boxer und Clover, kamen gemeinsam herein, gingen sehr langsam und setzten ihre riesigen, haarigen Hufe mit großer Vorsicht ab, damit sie nicht irgendein kleines Tier im Stroh übersahen. Clover war eine kräftige, mütterliche Stute mittleren Alters, die nach ihrem vierten Fohlen noch nicht wieder ganz fit war. Boxer war ein riesiges Tier, fast 18 Handbreit hoch und so stark wie zwei gewöhnliche Pferde zusammen. Ein weißer Streifen auf der Nase verlieh ihm ein etwas dümmliches Aussehen, und in der Tat war er nicht von erstklassiger Intelligenz, aber er wurde allgemein wegen seiner Charakterfestigkeit und seiner enormen Arbeitskraft respektiert. Nach den Pferden kamen Muriel, die weiße Ziege, und Benjamin, der Esel. Benjamin war das älteste Tier auf dem Hof und das am schlechtesten gelaunte. Er redete selten und wenn, dann meist in einer zynischen Bemerkung, zum Beispiel, dass Gott ihm einen Schwanz gegeben habe, um die Fliegen fernzuhalten, dass er aber lieber keinen Schwanz und keine Fliegen gehabt hätte. Allein unter den Tieren auf dem Bauernhof lachte er nie. Wenn man ihn fragte, warum, sagte er, dass er nicht sah, worüber er lachen könne. Dennoch war er, ohne es offen zuzugeben, Boxer, treu ergeben. Die beiden verbrachten ihre Sonntage gewöhnlich zusammen auf der kleinen Koppel hinter dem Obstgarten, wo sie Seite an Seite grasten und nie sprachen. Die beiden Pferde hatten sich gerade hingelegt, als eine Entenbrut, die ihre Mutter verloren hatte, in die Scheune kam. Sie fiebten schwach und liefen hin und her, um einen Platz zu finden, an dem sie nicht zertreten wurden. Clover bildete mit ihrem großen Vorderbein eine Art Mauer um sie herum und die Entenküken kuschelten sich dort hinein und schliefen auf der Stelle ein. Im letzten Moment kam Molly, die törichte, hübsche weiße Stute, die Mr. Jones die Falle gestellt hatte, hereingetänzelt und kaute auf einem Stückchen Zucker. Sie nahm einen Platz ganz vorne ein und begann mit ihrer weißen Mähne zu schäkern, in der Hoffnung, die Aufmerksamkeit auf die roten Bänder zu lenken, mit denen sie geflochten waren. Zuletzt kam die Katze, die sich wie immer nach dem wärmsten Platz umsah und sich schließlich zwischen Boxer und Clover drängte. Dort schnurrte sie während der gesamten Rede des Majors zufrieden vor sich hin, ohne ein Wort von dem zu hören, was er sagte. Alle Tiere waren nun anwesend, außer Moses, dem zahmen Raben, der auf einer Stange hinter der Hintertür schlief. Als der Major sah, dass es sich alle bequem gemacht hatten und aufmerksam warteten, räusperte er sich und begann. Kameraden, ihr habt bereits von dem seltsamen Traum gehört, den ich letzte Nacht hatte, aber ich werde später auf den Traum zu sprechen kommen. Vorher habe ich noch etwas anderes zu sagen. Ich glaube nicht, dass ich noch viele Monate bei euch sein werde, und bevor ich sterbe, halte ich es für meine Pflicht, die Weisheit, die ich erworben habe, an euch weiterzugeben. Ich hatte ein langes Leben. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken, während ich allein in meinem Stall lag. Und ich denke, ich kann sagen, dass ich die Natur des Lebens auf dieser Erde so gut verstehe wie jedes andere lebende Tier. Darüber möchte ich zu euch sprechen. Nun, Kameraden, was ist die Natur unseres Lebens? Seien wir ehrlich, unser Leben ist elend, mühsam und kurz. Wir werden geboren, man gibt uns gerade so viel zu essen, dass wir noch atmen können, und diejenigen von uns, die dazu fähig sind, werden gezwungen, bis zum letzten Rest ihrer Kräfte zu arbeiten. Und in dem Augenblick, in dem unsere Nützlichkeit endet, werden wir mit schrecklicher Grausamkeit geschlachtet. Kein Tier in England erlebt Glück oder Vergnügen, wenn es erst einmal ein Jahr alt ist. Kein Tier in England ist frei. Das Leben eines Tieres ist Elend und Sklaverei. Das ist die reine Wahrheit. Aber ist das einfach Teil der natürlichen Ordnung? Liegt es daran, dass unser Land so arm ist, dass es denen, die es bewohnen, kein anständiges Leben bieten kann? Nein, Kameraden, tausendmal nein. Der Boden Englands ist fruchtbar, sein Klima ist gut. Er ist in der Lage, eine viel größere Anzahl an Tieren zu ernähren, als gegenwärtig auf ihm leben. Unser einzelner Hof könnte ein Dutzend Pferde, 20 Kühe und Hunderte von Schafen ernähren, und sie alle würden in einem Wohlstand und einer Würde leben, die wir uns heute kaum vorstellen können. Warum also verharren wir in diesem erbärmlichen Zustand? Weil uns fast der gesamte Ertrag unserer Arbeit von den Menschen gestohlen wird. Hier, liebe Genossen, liegt die Antwort auf all unsere Probleme. Sie lässt sich in einem einzigen Wort zusammenfassen. Mensch. Der Mensch ist der einzige wirkliche Feind, den wir haben. Entfernt man den Menschen aus der Welt, so ist die Ursache von Hunger und Überarbeitung für immer beseitigt. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das konsumiert, ohne zu produzieren. Er gibt keine Milch, er legt keine Eier, er ist zu schwach, um den Pflug zu ziehen, er kann nicht schnell genug laufen, um Kaninchen zu fangen. Und doch ist er der Herr über alle Tiere. Er lässt sie arbeiten, gibt ihnen das Nötigste zurück, damit sie nicht verhungern, und den Rest behält er für sich. Unsere Arbeit bebaut den Boden, unser Mist düngt ihn, und doch besitzt keiner von uns mehr als seine nackte Haut. Ihr Kühe, die ich vor mir sehe, wie viele Tausende von Litern Milch habt ihr im letzten Jahr gegeben? Und was ist aus dieser Milch geworden, die eigentlich kräftige Kälber hätte ernähren sollen? Jeder Tropfen davon ist in die Kehlen unserer Feinde geflossen. Und ihr Hühner, wie viele Eier habt ihr im letzten Jahr gelegt? Und aus wie vielen dieser Eier sind jemals Hühner geschlüpft? Die anderen sind alle auf den Markt gegangen, um Geld für Jones und seine Leute zu verdienen. Und du, Clover, wo sind deine 4 Fohlen, die du geboren hast und die die Stütze und Freude deines Alters sein sollten? Jedes wurde im Alter von 1 Jahr verkauft. Du wirst nie wieder eines von ihnen sehen. Als Gegenleistung für deine 4 Geburten und all deine Arbeit auf den Feldern, was hast du je bekommen, außer deinen mageren Rationen und einem Stall? Und selbst das erbärmliche Leben, das wir führen, darf nicht seine natürliche Dauer erreichen. Ich für meinen Teil schimpfe nicht, denn ich gehöre zu den Glücklichen. Ich bin 12 Jahre alt und habe über 400 Kinder bekommen. Das ist das natürliche Leben eines Schweins. Aber kein Tier entkommt am Ende dem grausamen Messer. Ihr jungen Schweine, die ihr hier vor mir sitzt, jeder von euch wird innerhalb eines Jahres sein Leben am Block ausschreien. Zu diesem Schrecken müssen wir alle kommen. Kühe, Schweine, Hühner, Schafe, alle. Selbst die Pferde und die Hunde haben kein besseres Schicksal. Du, Boxer, an dem Tag, an dem deine großen Muskeln ihre Kraft verlieren, wird Jones dich an den Abdecker verkaufen, der dir die Kehle durchschneidet und dich für die Foxhounds auskocht. Und wenn die Hunde alt und zahnlos sind, bindet Jones ihnen einen Ziegelstein um den Hals und ertränkt sie im nächsten Teich. Ist es denn nicht glasklar, Genossen, dass alle Übel dieses unseres Lebens von der Tyrannei der Menschen herrühren? Wir müssen nur den Menschen loswerden, und der Ertrag unserer Arbeit würde uns gehören. Fast über Nacht könnten wir reich und frei sein. Was sollten wir also tun? Nun, Tag und Nacht arbeiten, mit Leib und Seele für den Sturz der menschlichen Rasse. Das ist meine Botschaft an euch, Kameraden. Rebellion. Ich weiß nicht, wann diese Rebellion kommen wird. Es könnte in einer Woche oder in 100 Jahren sein. Aber ich weiß, so sicher wie ich diesen Stromhalm unter meinen Füßen sehe, dass früher oder später Gerechtigkeit geschehen wird. Richtet eure Augen darauf, Kameraden, während des kurzen Restes eures Lebens. Und vor allem, gebt diese meine Botschaft an die weiter, die nach euch kommen, damit künftige Generationen den Kampf weiterführen, bis er siegreich ist. Und denkt daran, Kameraden, eure Entschlossenheit darf niemals schwanken. Kein Argument darf euch in die Irre führen. Hört nie darauf, wenn man euch sagt, dass der Mensch und die Tiere ein gemeinsames Interesse haben, dass das Wohlergehen des einen das Wohlergehen des anderen ist. Das sind alles Lügen. Der Mensch dient keinem anderen Geschöpf als sich selbst. Und unter uns Tieren soll es vollkommene Einigkeit, vollkommene Kameradschaft im Kampf geben. Alle Menschen sind Feinde. Alle Tiere sind Kameraden. In diesem Moment gab es einen gewaltigen Aufruhr. Während Major sprach, waren 4 große Ratten aus ihren Löchern gekrochen und saßen auf ihren Hinterteilen, um ihm zuzuhören. Die Hunde hatten sie plötzlich entdeckt und nur durch einen raschen Sprung in ihre Löcher konnten die Ratten ihr Leben retten. Der Major hob seinen Traber zum Schweigen. »Kameraden«, sagte er, »hier ist ein Punkt, der geklärt werden muss. Die wilden Tiere, wie Ratten und Kaninchen, sind sie unsere Freunde oder unsere Feinde? Lasst uns darüber abstimmen. Ich schlage der Versammlung diese Frage vor. Sind Ratten Kameraden?« Die Abstimmung wurde sofort durchgeführt und eine überwältigende Mehrheit stimmte zu, dass Ratten Kameraden sind. Es gab nur 4 Abweichler. Die 3 Hunde und die Katze, von der sich später herausstellte, dass sie auf beiden Seiten gestimmt hatte. Der Major fuhr fort. »Ich habe nicht mehr viel zu sagen. Ich wiederhole nur, dass ihr euch immer daran erinnern solltet, dass es eurer Pflicht ist, Feindschaft gegen den Menschen und alles, was er tut, zu üben. Alles, was auf 2 Beinen geht, ist ein Feind. Alles, was auf 4 Beinen geht oder Flügel hat, ist ein Freund. Und denkt auch daran, dass wir, wenn wir gegen den Menschen kämpfen, ihm nicht ähnlich werden dürfen. Selbst wenn ihr ihn besiegt habt, solltet ihr nicht seine Laster übernehmen. Kein Tier darf jemals in einem Haus leben, in einem Bett schlafen, Kleidung tragen, Alkohol trinken, Tabak rauchen, Geld anfassen oder Handel treiben. Alle Gewohnheiten des Menschen sind böse. Und vor allem darf kein Tier jemals über seine Artgenossen herrschen. Schwach oder stark, klug oder einfältig. Wir sind alle Geschwister. Kein Tier darf jemals ein anderes Tier töten. Alle Tiere sind gleich. Und nun, Kameraden, werde ich euch von meinem Traum erzählen, den ich in der vergangenen Nacht hatte. Ich kann euch diesen Traum nicht beschreiben. Es war ein Traum von der Erde, wie sie sein wird, wenn der Mensch verschwunden ist. Aber er erinnerte mich an etwas, das ich schon lange vergessen hatte. Vor vielen Jahren, als ich noch ein kleines Schwein war, sangen meine Mutter und die anderen Säue ein altes Lied, von dem sie nur die Melodie und die ersten drei Worte kannten. Ich kannte die Melodie aus meiner Kindheit, aber ich hatte sie schon lange nicht mehr im Kopf. Letzte Nacht jedoch kam es mir im Traum wieder in den Sinn, mehr noch. Auch der Text des Liedes kam mir wieder in den Sinn. Worte, von denen ich sicher bin, dass sie von den Tieren vor langer Zeit gesungen wurden und die seit Generationen aus dem Gedächtnis verschwunden sind. Ich werde euch dieses Lied jetzt singen, Kameraden. Ich bin alt und meine Stimme ist heiser. Aber wenn ich euch die Melodie beigebracht habe, könnt ihr es selbst besser singen. Es heißt »Tiere von England«. Der alte Major räusperte sich und begann zu singen. Wie er gesagt hatte, war seine Stimme heiser, aber er sang gut genug und es war eine mitreißende Melodie, etwas zwischen Clementine und La Cucaracha. Die Worte lauteten: Tiere von England, Tiere von Irland, Tiere aus allen Ländern und Breiten, hört meine Botschaft von goldenen kommenden Zeiten. Bald oder spät kommt unser Tag, zu stürzen die Tyrannei Mensch, und die fruchtbaren englischen Felder bringen nur noch den Tieren Ertrag. Ringe werden aus Nasen verschwinden, der Harnisch von unseren Leibern, Kandache und Sporen für immer rosten, grausame Peitsche nie wieder eifern. Reichtum größer als höchster Traum, Weizen und Gerste, Hafer und Heu, Wurzeln, Bohnen und Klee, nur noch für uns, wie ich mich freu. Hell werden englische Felder erstrahlen, reiner werden die Wasser sein, süßer noch werden seine Düfte wehen, an dem Tag, an dem wir fahren in Freiheit heim. Für diesen Tag müssen wir kämpfen, auch wenn wir sterben, bevor er anbricht. Kühe und Pferde, Gänse und Puten, dafür wir müssten kämpfen, Freiheit ist in Sicht. Tiere von England, Tiere von Irland, Tiere aus allen Ländern und Breiten, hört meine Botschaft von goldenen kommenden Zeiten. Der Gesang dieses Liedes versetzte die Tiere in die wildeste Aufregung. Kaum hatte Major das Ende erreicht, sangen sie es auch schon selbst. Sogar die dümmsten von ihnen hatten schon die Melodie und ein paar Worte aufgeschnappt, und die Klügeren, wie die Schweine und Hunde, hatten das ganze Lied innerhalb weniger Minuten auswendig gelernt. Und dann, nach ein paar ersten Versuchen, stimmte der ganze Bauernhof in einem gewaltigen Gleichklang »Tiere von England« an. Die Kühe brüllten, die Hunde jaulten, die Schafe blökten, die Pferde wieherten und die Enten quakten. Sie waren so begeistert von dem Lied, dass sie es gleich fünfmal hintereinander sangen und vielleicht die ganze Nacht weitergesungen hätten, wenn sie nicht unterbrochen worden wären. Unglücklicherweise weckte der Aufruhr Mr. Jones, der aus dem Bett sprang und sich vergewisserte, dass kein Fuchs auf dem Hof war. Er ergriff das Gewehr, das immer in einer Ecke seines Schlafzimmers stand, und ließ eine Ladung Schrot Kaliber 6 in die Dunkelheit fliegen. Die Kugeln vergruben sich in der Scheunenwand und die Versammlung löste sich schnell auf. Jeder flüchtete auf seinen eigenen Schlafplatz. Die Vögel sprangen auf ihre Sitzstangen, die Tiere ließen sich im Stroh nieder und im Nu war der ganze Hof im Schlaf versunken. Zweites Kapitel. Drei Nächte später starb der alte Major friedlich im Schlaf. Sein Leichnam wurde am Fuße des Obstgartens begraben. Das war Anfang März. Während der nächsten drei Monate gab es viele geheime Aktivitäten. Majors Rede hatte den intelligenteren Tieren auf dem Hof eine völlig neue Lebenseinstellung vermittelt. Sie wussten nicht, wann der von Major vorhergesagte Aufstand stattfinden würde. Sie hatten keinen Grund zu der Annahme, dass er noch zu ihren Lebzeiten stattfinden würde, aber sie sahen klar, dass es ihre Pflicht war, sich darauf vorzubereiten. Die Aufgabe, die anderen zu unterrichten und zu organisieren, fiel natürlich den Schweinen zu, die allgemein als die klügsten der Tiere angesehen wurden. Unter den Schweinen ragten zwei junge Eber namens Snowball und Napoleon besonders hervor, die Mr. Jones für den Verkauf züchtete. Napoleon war ein großer, ziemlich grimmig aussehender Berkshire-Eber, der einzige Berkshire-Eber auf der Farm, nicht sehr gesprächig, aber dafür bekannt, seinen Willen durchzusetzen. Snowball war ein lebhafteres Schwein als Napoleon, sprach schneller und erfindungsreicher, wurde aber als nicht so charakterstark angesehen. Alle anderen männlichen Schweine auf dem Hof waren Mastschweine. Das bekannteste unter ihnen war ein kleines, fettes Schwein namens Squealer, mit sehr runden Wangen, funkelnden Augen, flinken Bewegungen und einer schrillen Stimme. Er war ein brillanter Redner, und wenn er über eine schwierige Sache sprach, hüpfte er von einer Seite zur anderen und wedelte mit dem Schwanz, was irgendwie sehr überzeugend wirkte. Die anderen sagten über Squealer, er könnte Schwarz in Weiß verwandeln. Diese drei hatten die Lehren des alten Majors zu einem vollständigen Weltbild ausgearbeitet, dem sie den Namen Animalismus gaben. An mehreren Abenden in der Woche, wenn Mr. Jones schlief, hielten sie geheime Versammlungen in der Scheune ab und erläuterten den anderen die Grundsätze des Animalismus. Am Anfang stießen sie auf viel Dummheit und Apathie. Einige der Tiere sprachen von der Pflicht zur Loyalität gegenüber Mr. Jones, den sie als Meister bezeichneten, oder machten so elementare Bemerkungen wie »Mr. Jones füttert uns, wenn er nicht mehr da wäre, würden wir verhungern.« Andere stellten Fragen wie »Was kümmert es uns, was nach unserem Tod geschieht?« oder »Wenn diese Rebellion sowieso stattfindet, was macht es dann für einen Unterschied, ob wir dafür arbeiten oder nicht?« Und die Schweine hatten große Mühe, ihnen klarzumachen, dass dies dem Geist des Animalismus widersprach. Die dümmsten Fragen wurden von Molly, der weißen Stute, gestellt. Die allererste Frage, die sie Snowball stellte, lautete, »Wird es nach der Rebellion noch Zucker geben?« »Nein«, sagte Snowball entschieden. »Wir haben auf dieser Farm keine Möglichkeit, Zucker herzustellen. Außerdem brauchen wir keinen Zucker. Du wirst so viel Hafer und Heu haben, wie du willst.« »Und darf ich dann noch Bänder in meiner Mähne tragen?« fragte Molly. »Genossin«, sagte Snowball, »diese Bänder, denen du so zugetan bist, sind das Abzeichen der Sklaverei. Kannst du nicht verstehen, dass Freiheit mehr wert ist als Bänder?« Molly stimmte zu, aber sie klang nicht sehr überzeugt. Für die Schweine war es noch schwieriger, die Lügen von Moses, dem zahmen Raben, zu widerlegen. Moses, das Lieblingstier von Mr. Jones, war ein Spion und ein Geschichtenerzähler, aber auch ein geschickter Redner. Er behauptete, von der Existenz eines geheimnisvollen Landes namens Zuckerhutberg zu wissen, in das alle Tiere gingen, wenn sie starben. Es befinde sich irgendwo oben im Himmel, ein Stückchen jenseits der Wolken, sagte Moses. Auf dem Zuckerhutberg war 7 Tage in der Woche Sonntag. Klee hatte das ganze Jahr über Saison und an den Hecken wuchsen Würfelzucker und Leinsamen. Die Tiere hassten Moses, weil er Märchen erzählte und keine Arbeit verrichtete, aber einige von ihnen glaubten an den Zuckerhutberg und die Schweine mussten sich sehr anstrengen, um sie davon zu überzeugen, dass es diesen Ort nicht gab. Ihre treuesten Jünger waren die beiden Karrenpferde, Boxer und Clover. Diese beiden hatten große Schwierigkeiten, sich selbst etwas auszudenken, aber nachdem sie die Schweine einmal als ihre Lehrer akzeptiert hatten, nahmen sie alles auf, was man ihnen sagte, und gaben es mit einfachen Argumenten an die anderen Tiere weiter. Sie nahmen unermüdlich an den geheimen Treffen in der Scheune teil und leiteten das Singen von »Tiere von England«, mit dem die Treffen immer endeten. Wie sich nun herausstellte, wurde die Rebellion viel früher und einfacher durchgeführt, als alle erwartet hatten. In den vergangenen Jahren war Mr. Jones, obwohl er ein harter Herr war, ein fähiger Landwirt gewesen, aber in letzter Zeit hatte er schlechte Zeiten erlebt. Nachdem er in einem Rechtsstreit Geld verloren hatte, war er sehr entmutigt und trank mehr, als ihm gut tat. Tagelang saß er in seinem Windsor-Sessel in der Küche, las die Zeitung, trank und fütterte Moses gelegentlich mit in Bier getränkten Brotkrumen. Seine Leute waren untätig und unehrlich. Die Felder waren voller Unkraut, die Gebäude mussten neu gedeckt werden, die Hecken waren vernachlässigt und die Tiere waren unterernährt. Der Juni kam und das Heu war fast reif zum Mähen. Am Mitsommerabend, einem Samstag, ging Mr. Jones nach Willington und betrank sich im Red Lion so sehr, dass er erst am Sonntagmittag zurückkam. Die Männer hatten am frühen Morgen die Kühe gemolken und waren dann auf die Jagd gegangen, ohne sich die Mühe zu machen, die Tiere zu füttern. Als Mr. Jones zurückkam, legte er sich sofort mit den News of the World vor dem Gesicht auf dem Sofa im Salon zum Schlafen, sodass die Tiere am Abend immer noch nicht gefüttert waren. Schließlich konnten sie es nicht mehr aushalten. Eine der Kühe brach mit ihrem Horn die Tür des Stalls auf und alle Tiere begannen sich aus den Boxen zu bedienen. In diesem Moment wachte Mr. Jones auf. Im nächsten Moment standen er und seine vier Männer mit Peitschen in den Händen im Lagerschuppen und schlugen in alle Richtungen aus. Das war mehr, als die hungrigen Tiere ertragen konnten. Einmütig stürzten sie sich auf ihre Peiniger, obwohl nichts dergleichen vorher geplant worden war. Jones und seine Männer sahen sich plötzlich von allen Seiten mit Schlägen und Tritten konfrontiert. Die Situation war völlig außer Kontrolle geraten. Sie hatten noch nie erlebt, dass sich Tiere so verhielten und dieses plötzliche Aufbegehren von Kreaturen, die sie gewohnt waren, nach Belieben zu prügeln und zu malträtieren, erschreckte sie fast bis zur Besinnungslosigkeit. Nach ein oder zwei Augenblicken gaben sie es auf, sich zu wehren und machten sich aus dem Staub. Einige Minuten später waren alle fünf in voller Flucht auf dem Feldweg, der zur Hauptstraße führte, und die Tiere verfolgten sie im Triumph. Mrs. Jones schaute aus dem Schlafzimmerfenster, sah, was vor sich ging, warf eilig ein paar Habseligkeiten in einen Stoffbeutel und schlich sich auf einem anderen Weg vom Hof weg. Moses sprang von seiner Sitzstange und flatterte ihr mit lautem Krächzen hinterher. In der Zwischenzeit hatten die Tiere Jones und seine Männer auf die Straße gejagt und das fünfgliedrige Tor hinter ihnen zugeschlagen. Und so war die Rebellion, noch bevor sie wussten, was überhaupt geschah, erfolgreich durchgesetzt worden. Jones war vertrieben und die Männerfarm gehörte ihnen. In den ersten paar Minuten konnten die Tiere ihr Glück kaum fassen. Als erstes galoppierten sie im Gänsemarsch um den Hof herum, als wollten sie sich vergewissern, dass sich nirgendwo ein Mensch versteckt hielt. Und dann rannten sie zurück zu den Gebäuden, um die letzten Spuren von Jones verhasster Herrschaft zu beseitigen. Die Geschirrkammer am Ende der Stelle wurde aufgebrochen. Die Tränzen, die Nasenringe, die Hundeketten, die grausamen Messer, mit denen Mr. Jones die Schweine und Lämmer zu kastrieren pflegte, wurden alle in den Brunnen geworfen. Die Zügel, die Halfter, die Scheuklappen, die entwürdigenden Nasenriemen wurden auf das Müllfeuer geworfen, das im Hof brannte. Ebenso die Peitschen. Alle Tiere machten einen Freudensprung, als sie die Peitschen in Flammen aufgehen sahen. Snowball warf auch die Bänder ins Feuer, mit denen die Mähnen und Schweife der Pferde an Markttagen geschmückt wurden. »Bänder«, sagte er, »sollten als Kleidung betrachtet werden, die das Kennzeichen eines Menschen ist. Alle Tiere sollten nackt gehen.« Als Boxer dies hörte, holte er den kleinen Strohhut, den er im Sommer trug, um sich die Fliegen aus den Ohren zu halten, und warf ihn zu den anderen Dingen auf das Feuer. In kürzester Zeit hatten die Tiere alles vernichtet, was sie an Mr. Jones erinnerte. Napoleon führte sie dann zurück in den Lagerschuppen und gab jedem eine doppelte Ration Mais und für jeden Hund 2 Kekse. Dann sangen sie 7-mal hintereinander »Tiere von England«, und danach legten sie sich für die Nacht nieder und schliefen, wie sie noch nie geschlafen hatten. Aber im Morgengrauen wachten sie wie immer auf, und plötzlich erinnerten sie sich an die wunderbare Sache, die ihnen geschehen war, und rannten alle zusammen auf die Weide hinaus. Ein Stückchen weiter unten auf der Weide gab es eine Anhöhe, von der aus man den größten Teil des Hofes überblicken konnte. Die Tiere stürmten auf die Anhöhe und blickten sich im klaren Morgenlicht um. Ja, es gehörte ihnen. Alles, was sie sehen konnten, gehörte ihnen. In der Ekstase dieses Gedankens spielten sie im Kreis herum und warfen sich in großen Sprüngen in die Luft. Sie wälzten sich im Tau, kauten das süße Sommergras, traten Schollen der schwarzen Erde auf und schnupperten an ihrem reichen Duft. Dann machten sie eine Inspektion über den gesamten Hof und betrachteten mit sprachloser Bewunderung den Acker, das Heu, den Obstgarten, den Teich, den Spinat. Es war, als hätten sie das alles noch nie gesehen, und selbst jetzt konnten sie kaum glauben, dass es ihnen gehörte. Dann gingen sie zurück zu den Wirtschaftsgebäuden und blieben schweigend vor der Tür des Bauernhauses stehen. Das gehörte auch ihnen, aber sie hatten Angst, hineinzugehen. Nach einem Moment stießen Snowball und Napoleon die Tür mit den Schultern auf, und die Tiere traten im Gänsemarsch ein, wobei sie mit größter Vorsicht gingen, um nichts zu beschädigen. Sie schlichen auf Zehenspitzen von Zimmer zu Zimmer, trauten sich nicht lauter als flüstern zu sprechen und bestaunten den unglaublichen Luxus. Die Betten mit ihren Federmatratzen, die Spiegel, das Rosshaarsofa, den Brüsseler Teppich, die Lithografie von Königin Victoria über dem Kaminsims im Salon. Sie hatten gerade Lust, die Treppe hinunterzugehen, als Molly als vermisst galt. Als sie zurückkamen, stellten die anderen fest, dass sie im besten Schlafzimmer zurückgeblieben war. Sie hatte ein blaues Band von Mrs. Jones Schminktisch genommen, hielt es sich an die Schulter und betrachtete sich auf sehr törichte Weise im Spiegel. Die anderen machten ihr heftige Vorwürfe und sie gingen nach draußen. Einige Schinken, die in der Küche hingen, wurden herausgenommen, um sie zu begraben, und das Bierfass in der Spülküche wurde mit einem Tritt von Boxers Huf eingetreten. Ansonsten wurde nichts im Haus angerührt. An Ort und Stelle wurde ein einstimmiger Beschluss gefasst, dass das Bauernhaus als Museum erhalten werden sollte. Alle waren sich einig, dass kein Tier jemals dort wohnen darf. Die Tiere frühstückten und dann riefen Snowball und Napoleon sie wieder zusammen. »Kameraden«, sagte Snowball, »es ist 7:30 und wir haben einen langen Tag vor uns. Heute beginnen wir mit der Heuernte. Aber es gibt noch eine andere Sache, um die wir uns zuerst kümmern müssen.« Die Schweine verrieten nun, dass sie sich in den letzten 3 Monaten das Lesen und Schreiben mit einem alten Buch beigebracht hatten, das den Kindern von Mr. Jones gehört hatte und auf den Müllhaufen geworfen worden war. Napoleon ließ Töpfe mit schwarzer und weißer Farbe holen und führte den Weg hinunter zu dem 5-gliedrigen Tor, das auf die Hauptstraße führte. Dann nahm Snowball, denn Snowball konnte am besten schreiben, einen Pinsel zwischen die beiden Haxen seines Hufes, strich Männerfarm aus dem oberen Balken des Tores und schrieb an dessen Stelle Farm der Tiere. Dies sollte von nun an der Name des Hofes sein. Danach gingen sie zurück zu den Wirtschaftsgebäuden, wo Snowball und Napoleon eine Leiter holten, die sie an der Stirnwand der großen Scheune aufstellten. Sie erklärten, dass es den Schweinen durch ihre Studien in den letzten 3 Monaten gelungen sei, die Grundsätze des Animalismus auf 7 Gebote zu reduzieren. Diese 7 Gebote würden nun an die Wand geschrieben. Sie würden ein unabänderliches Gesetz bilden, nach dem alle Tiere auf der Farm der Tiere für immer leben sollten. Mit einiger Mühe, denn es ist nicht leicht für ein Schwein auf einer Leiter zu balancieren, kletterte Snowball hinauf und machte sich an die Arbeit, während Squealer ein paar Sprossen unter ihm den Farbtopf hielt. Die Gebote wurden in großen, weißen Buchstaben auf die geteerte Wand geschrieben, die man noch aus 30 Metern Entfernung lesen konnte. Sie lauteten wie folgt. Die sieben Gebote. Erstens. Alles, was auf zwei Beinen geht, ist ein Feind. Zweitens. Alles, was auf vier Beinen geht oder Flügel hat, ist ein Freund. Drittens. Kein Tier soll Kleidung tragen. Viertens. Kein Tier soll in einem Bett schlafen. Fünftens. Kein Tier darf Alkohol trinken. Sechstens. Kein Tier darf ein anderes Tier töten. Siebtens. Alle Tiere sind gleich. Es war sehr ordentlich geschrieben und abgesehen davon, dass Freund mit Fruend geschrieben wurde und eines der S falsch herumstand, war die Schreibweise durchgängig korrekt. Snowball las es den anderen laut vor. Alle Tiere nickten zustimmend und die Klügeren begannen sofort, die Gebote auswendig zu lernen. »Nun, Kameraden«, rief Snowball und warf den Pinsel weg. »Auf die Heuwiese! Lasst uns eine Ehrensache daraus machen, die Ernte schneller einzubringen, als Jones und seine Männer es könnten.« Doch in diesem Moment begannen die drei Kühe, die schon seit einiger Zeit unruhig schienen, laut zu brüllen. Sie waren seit 24 Stunden nicht mehr gemolken worden und ihre Euter waren fast zum Platzen gefüllt. Nach kurzer Überlegung holten die Schweine Eimer und melkten die Kühe mit Erfolg, denn ihre Traber waren für diese Aufgabe gut geeignet. Bald gab es 5 Eimer mit schäumender, cremiger Milch, auf die viele der Tiere mit großem Interesse schauten. »Was wird mit all der Milch geschehen?«, fragte jemand. »Jones mischte manchmal etwas davon in unseren Brei«, sagte eine der Hennen. »Kümmert euch nicht um die Milch, Kameraden«, rief Napoleon und stellte sich vor die Eimer. »Darum werden wir uns kümmern. Die Ernte ist viel wichtiger. Genosse Snowball wird vorangehen. Ich werde in ein paar Minuten nachkommen. Vorwärts, Kameraden! Das Heu wartet!« So zogen die Tiere hinunter zum Heu, um mit der Ernte zu beginnen, und als sie am Abend zurückkamen, stellten sie fest, dass die Milch verschwunden war. Drittes Kapitel. Wie sie sich abmühten und schwitzten, um das Heu einzuholen. Aber ihre Mühe wurde belohnt, denn die Ernte war ein noch größerer Erfolg, als sie gehofft hatten. Manchmal war die Arbeit schwer, denn die Geräte waren für Menschen und nicht für Tiere gedacht, und es war ein großer Nachteil, dass kein Tier in der Lage war, ein Werkzeug zu benutzen, bei dem man auf den Hinterbeinen stehen musste. Aber die Schweine waren so schlau, dass sie für jede Schwierigkeit einen Ausweg fanden. Die Pferde kannten jeden Zentimeter des Feldes und verstanden das Mähen und Haken besser, als Jones und seine Männer es je getan hatten. Die Schweine arbeiteten nicht selbst, sondern leiteten und beaufsichtigten die anderen. Mit ihrem überlegenen Wissen war es nur natürlich, dass sie die Führung übernahm. Boxer und Clover schierten sich vor den Mäher oder die Hake, Trenzen oder Zügel brauchte man damals natürlich noch nicht, und stapften unablässig um das Feld herum, während ein Schwein hinterherlief und »Hü, Kamerad« oder »Hot, Kamerad« rief, je nachdem. Und jedes Tier, bis hin zum Kleinsten, arbeiteten beim Wenden und Einsammeln des Heus mit. Sogar die Enten und Hühner schufteten den ganzen Tag in der Sonne und trugen winzige Heufetzen in ihren Schnäbeln hin und her. Am Ende waren sie mit der Ernte in 2 Tagen fertig, weniger als Jones und seine Männer sonst brauchten. Außerdem war es die größte Ernte, die die Farm je erlebt hatte. Es gab keinerlei Vergeudung. Die Hühner und Enten mit ihren scharfen Augen hatten auch den letzten Halm aufgesammelt. Und kein einziges Tier auf dem Hof hatte auch nur einen Bissen gestohlen. Den ganzen Sommer über lief die Arbeit auf dem Hof wie am Schnürchen. Die Tiere waren so glücklich, wie sie es nie für möglich gehalten hatten. Jeder Bissen Nahrung war eine große Freude, da es sich nun wirklich um ihre eigene Nahrung handelte, die sie selbst und für sich selbst hergestellt hatten und die ihnen nicht mehr von einem widerwilligen Herrn zugesteckt wurde. Ohne die wertlosen, parasitären Menschen gab es für alle mehr zu essen. Es gab auch mehr Freizeit, obwohl die Tiere noch unerfahren waren. Sie stießen auf viele Schwierigkeiten. Als sie zum Beispiel später im Jahr das Getreide ernteten, mussten sie es auf die alte Art und Weise zertreten und die Spreu mit ihrem Atem wegblasen, da der Hof keine Dreschmaschine besaß. Aber die Schweine mit ihrer Klugheit und Boxer mit seinen gewaltigen Muskeln brachten es schließlich fertig. Boxer wurde von allen bewundert. Schon zu Jones' Zeiten war er ein harter Arbeiter gewesen, aber jetzt schien er mehr wie drei Pferde als eines zu sein. Es gab Tage, an denen die gesamte Arbeit der Farm auf seinen mächtigen Schultern zu ruhen schien. Von morgens bis abends schob und zog er immer an der Stelle, wo die Arbeit am schwersten war. Er hatte mit einem der Hähne vereinbart, dass er morgens eine halbe Stunde früher als alle anderen gerufen wurde und freiwillig dort mitarbeitete, wo es am nötigsten schien, bevor die reguläre Tagesarbeit begann. Auf jedes Problem, jeden Rückschlag antwortete er mit »Ich werde noch härter arbeiten«, was er zu seinem persönlichen Motto gemacht hatte. Die Hühner und Enten zum Beispiel retteten bei der Ernte 5 Scheffel Mais, indem sie die verstreuten Körner aufsammelten. Niemand stahl, niemand schimpfte über seine Ration, die Zankereien, Beißereien und Eifersüchteleien, die früher zum Leben dazugehörten, waren fast verschwunden. Niemand drückte sich, oder fast niemand. Molly war beispielsweise nicht gut darin, morgens aufzustehen und hatte die Angewohnheit, die Arbeit mit der Begründung zu verlassen, sie habe einen Stein im Huf. Und auch das Verhalten der Katze war etwas merkwürdig. Es stellte sich bald heraus, dass die Katze, wenn es etwas zu tun gab, nie auffindbar war. Sie verschwand stundenlang, um dann zu den Mahlzeiten oder am Abend nach getaner Arbeit wieder aufzutauchen, als ob nichts geschehen wäre. Aber sie hatte immer so gute Ausreden und schnurrte so liebevoll, dass es unmöglich war, nicht an ihre guten Absichten zu glauben. Der alte Benjamin, der Esel, schien seit der Rebellion völlig unverändert zu sein. Er verrichtete seine Arbeit auf dieselbe langsame, sture Art wie zu Jones' Zeiten, drückte sich nie und meldete sich auch nie freiwillig für zusätzliche Arbeit. Über die Rebellion und ihre Folgen wollte er sich nicht äußern. Auf die Frage, ob er nicht glücklicher sei, seit Jones weg sei, sagte er nur, »Esel leben lange. Keiner von euch hat je einen toten Esel gesehen.« Und die anderen mussten sich mit dieser kryptischen Antwort zufrieden geben. Sonntags gab es keine Arbeit. Das Frühstück fand eine Stunde später als gewöhnlich statt und nach dem Frühstück gab es eine Zeremonie, die jede Woche unbedingt eingehalten wurde. Zuerst wurde die Flagge gehisst. Snowball hatte im Geschirrraum ein altes grünes Tischtuch von Mrs. Jones gefunden und darauf einen Huf und ein Horn in Weiß gemalt. Sie wurde jeden Sonntagmorgen den Fahnenmast im Garten des Bauernhauses hochgezogen. Die Fahne war grün, erklärte Snowball, um die grünen Felder Englands darzustellen, während der Huf und das Horn für die zukünftige Republik der Tiere standen, die entstehen würde, wenn die menschliche Rasse endlich besiegt wäre. Nach dem Hissen der Flagge versammelten sich alle Tiere in der großen Scheune zu einer allgemeinen Versammlung, die als Treffen bezeichnet wurde. Hier wurde die Arbeit der kommenden Woche geplant und es wurden Beschlüsse gefasst und debattiert. Es waren immer die Schweine, die die Beschlüsse vorbrachten. Die anderen Tiere wussten zwar, wie man abstimmt, aber ihnen fielen keine eigenen Beschlüsse ein. Snowball und Napoleon waren bei den Debatten mit Abstand am aktivsten. Es fiel jedoch auf, dass die beiden nie einer Meinung waren. Welchen Vorschlag auch immer einer von ihnen machte, der andere konnte sich darauf verlassen, dass er ihn ablehnte. Selbst als beschlossen wurde, wogegen an sich niemand etwas einzuwenden hatte, die kleine Koppel hinter dem Obstgarten als Ruhestätte für arbeitsunfähige Tiere einzurichten, kam es zu einer stürmischen Debatte über das richtige Ruhestandsalter für jede Tierklasse. Die Versammlung endete immer mit dem Singen von »Tiere von England« und der Nachmittag war der Erholung gewidmet. Die Schweine hatten den Raum mit dem Geschirr als Hauptquartier für sich selbst eingerichtet. Hier lernten sie abends aus Büchern, die sie aus dem Bauernhaus mitgebracht hatten, das Schmieden, Schreinern und andere notwendige Künste. Snowball beschäftigte sich auch damit, die anderen Tiere in sogenannten Tierkomitees zu organisieren. Darin war er unermüdlich. Er gründete das Komitee für die Eierproduktion für die Hühner, das Komitee für saubere Schwänze für die Kühe, das Komitee für die Umerziehung der wilden Kameraden mit dem Ziel, die Ratten und Kaninchen zu zähmen, das Komitee für die weiße Wolle für die Schafe und verschiedene andere Komitees und führte außerdem Lese- und Schreibkurse ein. Im Großen und Ganzen waren diese Projekte ein Misserfolg. Der Versuch, die wilden Tiere zu zähmen, scheiterte zum Beispiel fast sofort. Sie verhielten sich weiterhin so wie früher und nutzten die Großzügigkeit, die man ihnen entgegenbrachte, einfach aus. Die Katze schloss sich dem Umerziehungskomitee an und war dort einige Tage lang sehr aktiv. Eines Tages sah man sie auf einem Dach sitzen und mit einigen Spatzen sprechen, die sich gerade außerhalb ihrer Reichweite befanden. Sie erzählte ihnen, dass alle Tiere jetzt Kameraden seien und dass jeder Spatz, der wollte, sich auf ihre Pfote setzen könnte. Aber die Spatzen hielten Abstand. Der Lese- und Schreibunterricht war jedoch ein großer Erfolg. Im Herbst konnte fast jedes Tier auf dem Hof in gewissem Maße lesen und schreiben. Die Schweine konnten bereits perfekt lesen und schreiben. Die Hunde lernten recht gut lesen, waren aber nicht daran interessiert, etwas anderes als die 7 Gebote zu lesen. Muriel, die Ziege, konnte etwas besser lesen als die Hunde und las den anderen manchmal abends aus Zeitungsschnipseln vor, die sie auf dem Müllhaufen fand. Benjamin konnte so gut lesen wie jedes Schwein, aber er übte seine Fähigkeiten nie aus. Soweit er wusste, sagte er, gab es nichts zu lesen. Clover lernte das ganze Alphabet, konnte aber keine Wörter zusammensetzen. Boxer kam nicht über den Buchstaben D hinaus. Er zeichnete mit seinem großen Huf A, B, C, D in den Staub und starrte dann mit angelegten Ohren auf die Buchstaben, schüttelte manchmal seine Stirnlocke und versuchte sich mit aller Kraft zu erinnern, was als nächstes kam, aber es gelang ihm nicht. Bei mehreren Gelegenheiten lernte er zwar E, F, G und H, aber als er sie kannte, stellte sich heraus, dass er A, B, C und D vergessen hatte. Molly weigerte sich, bis auf die 6 Buchstaben, die ihren eigenen Namen buchstabierten, irgendetwas zu lernen. Sie formte diese sehr ordentlich aus Zweigstücken, schmückte sie dann mit 1 oder 2 Blumen und lief bewundernd um sie herum. Keines der anderen Tiere auf dem Bauernhof kam weiter als bis zum Buchstaben A. Es stellte sich heraus, dass die dümmeren Tiere wie die Schafe, Hühner und Enten nicht in der Lage waren, die 7 Gebote auswendig zu lernen. Nach reiflicher Überlegung erklärte Snowball, dass die 7 Gebote im Grunde auf einen einzigen Spruch reduziert werden könnten, nämlich 4 Beine gut, 2 Beine schlecht. Dies, so sagte er, enthalte das wesentliche Prinzip des Animalismus. Wer es gründlich begriffen habe, sei vor menschlichen Einflüssen sicher. Die Vögel lehnten zunächst ab, da es ihnen so vorkam, als hätten sie auch 2 Beine, aber Snowball bewies ihnen, dass das nicht stimmte. »Der Flügel eines Vogels, Kameraden«, sagte er, »ist ein Fortbewegungs- und kein Manipulationsorgan. Es sollte daher als Bein betrachtet werden. Das Erkennungsmerkmal des Menschen ist die Hand, das Instrument, mit dem er all sein Unheil anrichtet.« Die Vögel verstanden Snowballs lange Worte nicht, aber sie akzeptierten seine Erklärung und alle bescheideneren Tiere machten sich an die Arbeit, um die neue Maxime auswendig zu lernen. vier Beine gut, zwei Beine schlecht, stand an der Stirnwand des Stalls über den sieben Geboten und in größeren Buchstaben. Als sie es einmal auswendig gelernt hatten, entwickelten die Schafe eine große Vorliebe für diese Maxime und oft, wenn sie auf der Weide lagen, fingen sie alle an zu blöken: Vier Beine gut, zwei Beine schlecht, vier Beine gut, zwei Beine schlecht. Und das stundenlang und unermüdlich. Napoleon interessierte sich nicht für die Ausschüsse von Snowball. Er war der Meinung, dass die Erziehung der Jungen wichtiger sei als alles, was man für die bereits Erwachsenen tun könnte. Jessie und Bluebell hatten kurz nach der Heuernte geworfen und zusammen 9 kräftige Welpen zur Welt gebracht. Sobald sie entwöhnt waren, nahm Napoleon sie ihren Müttern weg und sagte, dass er sich um ihre Erziehung kümmern würde. Er brachte sie auf einen Dachboden, den man nur über eine Leiter vom Geschirrraum aus erreichen konnte, und hielt sie dort so zurückgezogen, dass der Rest des Hofes ihre Existenz bald vergaß. Das Rätsel, wohin die Milch kam, war bald gelöst. Sie wurde jeden Tag in den Schweinebrei gemischt. Die ersten Äpfel waren nun reif und das Gras des Obstgartens war mit Fallobst übersät. Die Tiere waren davon ausgegangen, dass diese gleichmäßig verteilt würden. Eines Tages jedoch erging der Befehl, alles Fallobst einzusammeln und in den Stall zu bringen, um es den Schweinen zu geben. Daraufhin murrten einige andere Tiere, aber es nützte nichts. Alle Schweine waren sich in diesem Punkt einig, sogar Snowball und Napoleon. Squealer wurde geschickt, um den anderen die notwendigen Erklärungen zu geben. »Kameraden«, rief er, »ihr glaubt doch hoffentlich nicht, dass wir Schweine dies aus Egoismus und Privilegien tun. Viele von uns mögen tatsächlich keine Milch und keine Äpfel, ich selbst mag sie nicht. Unser einziger Zweck, diese Dinge zu nehmen, ist die Erhaltung unserer Gesundheit. Milch und Äpfel, das hat die Wissenschaft bewiesen, Genossen, enthalten Stoffe, die für das Wohlbefinden eines Schweins absolut notwendig sind. Wir Schweine sind Gehirnarbeiter. Die gesamte Verwaltung und Organisation dieses Betriebs hängt von uns ab. Tag und Nacht wachen wir über euer Wohlergehen. Um euretwillen trinken wir diese Milch und essen diese Äpfel. Wisst ihr, was passieren würde, wenn wir Schweine unsere Pflicht nicht erfüllen würden? Jones würde zurückkommen. Ja, Jones käme zurück. Sicherlich, Kameraden, rief Squealer fast flehentlich, hüpfte von einer Seite auf die andere und wedelte mit dem Schwanz. Sicherlich gibt es niemanden unter euch, der möchte, dass Jones zurückkommt. Wenn es eine Sache gab, derer sich die Tiere völlig sicher waren, dann war es, dass sie Jones nicht zurückhaben wollten. Als ihnen das so erklärt wurde, hatten sie nichts mehr zu sagen. Wie wichtig es war, die Schweine bei guter Gesundheit zu halten, war nun allzu offensichtlich. So einigte man sich ohne weiteren Streit darauf, dass die Milch und die Fallobstäpfel und auch die Haupternte an Äpfeln, wenn sie reif waren, allein den Schweinen vorbehalten sein sollten. Viertes Kapitel. Im Spätsommer hatte sich die Nachricht von den Ereignissen auf der Farm der Tiere in der halben Grafschaft verbreitet. Jeden Tag schickten Snowball und Napoleon Tauben aus, deren Aufgabe es war, sich unter die Tiere auf den benachbarten Farmen zu mischen, ihnen die Geschichte der Rebellion zu erzählen und sie die Melodie von »Tiere von England« zu lehren. Zu dieser Zeit saß Mr. Jones meistens im Schankraum des Red Lion in Willington und beklagte sich bei jedem, der ihm zuhörte, über die ungeheure Ungerechtigkeit, die ihm widerfahren war, als er von einem Rudel Taugenichtse von seinem Besitz vertrieben wurde. Die anderen Landwirte hatten im Prinzip Mitleid, aber sie halfen ihm zunächst nicht weiter. Im Grunde genommen fragte sich jeder von ihnen insgeheim, ob er das Unglück von Jones nicht irgendwie zu seinem eigenen Vorteil wenden könnte. Es war ein Glücksfall, dass die Besitzer der beiden Farmen, die an die Farm der Tiere angrenzten, ständig in Streit miteinander lagen. Der eine, Foxwood genannt, war ein großer, vernachlässigter, altmodischer Bauernhof, der stark bewaldet war, dessen Weiden abgenutzt waren und dessen Hecken sich in einem erbärmlichen Zustand befanden. Sein Besitzer, Mr. Pillington, war ein gemütlicher Landwirt, der die meiste Zeit damit verbrachte, zu fischen oder zu jagen, je nach Jahreszeit. Der andere Hof, der Pinchfield hieß, war kleiner und besser gepflegt. Ihr Besitzer war ein Mr. Frederick, ein harter, gerissener Mann, der ständig in Rechtsstreitigkeiten verwickelt war und den Ruf hatte, harte Geschäfte zu machen. Die beiden mochten sich so wenig, dass es ihnen schwer fiel, sich zu einigen, selbst wenn es um die Verteidigung ihrer eigenen Interessen ging. Dennoch waren sie beide von der Rebellion auf der Farm der Tiere zutiefst erschrocken und sehr darauf bedacht, zu verhindern, dass ihre eigenen Tiere zu viel davon erfuhren. Zunächst taten sie so, als würden sie die Idee, dass Tiere einen Bauernhof selbst verwalten, belächeln. In 2 Wochen sei das Ganze vorbei, sagten sie. Sie erzählten, dass die Tiere auf der Männerfarm, sie bestanden darauf, sie Männerfarm zu nennen, denn Farm der Tiere duldeten sie nicht, sich ständig untereinander stritten und außerdem schnell verhungerten. Als die Zeit verging und die Tiere offensichtlich nicht verhungert waren, änderten Frederick und Pillington ihre Meinung und begannen von der schrecklichen Bosheit zu erzählen, die auf der Farm der Tiere herrschte. Es wurde verbreitet, dass die Tiere dort Kannibalismus praktizierten, sich gegenseitig mit glühenden Hufeisen quälten und ihre Weibchen miteinander teilten. Dies sei die Folge einer Rebellion gegen die Gesetze der Natur, so Frederick und Pillington. Doch diese Geschichten wurden nie ganz geglaubt. Gerüchte über eine wunderbare Farm, auf der die Menschen ausgestoßen wurden und die Tiere ihre eigenen Angelegenheiten regeln, kursierten weiterhin in vagen und verzerrten Formen, und das ganze Jahr über ging eine Welle der Rebellion durch das Land. Stiere, die immer gefügig gewesen waren, wurden plötzlich wild. Schafe rissen Hecken nieder und fraßen den Klee. Kühe traten den Eimer um, Pferde verweigerten den Gehorsam und warfen ihre Reiter ab. Vor allem aber waren die Melodie und sogar der Text von Tiere von England überall bekannt. Es hatte sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit verbreitet. Die Menschen konnten ihre Wut nicht zügeln, als sie dieses Lied hörten, obwohl sie vorgaben, es nur lächerlich zu finden. Sie konnten nicht verstehen, wie selbst Tiere sich dazu durchringen konnten, solch verachtenswerten Unsinn zu singen. Jedes Tier, das beim Singen erwischt wurde, bekam auf der Stelle eine Tracht Prügel. Und doch war das Lied unüberhörbar. Die Amseln pfiffen es in den Hecken, die Tauben gurrten es in den Ulmen, es ging in den Lärm der Schmieden und die Melodie der Kirchenglocken ein. Und wenn die Menschen es hörten, zitterten sie insgeheim, weil sie darin eine Prophezeiung ihres zukünftigen Untergangs hörten. Anfang Oktober, als das Getreide geschnitten und gestapelt war und ein Teil davon bereits gedroschen wurde, kam ein Taubenschwarm durch die Luft geschwirrt und landete in höchster Aufregung im Hof der Farm der Tiere. Jones und alle seine Männer waren zusammen mit einem halben Dutzend anderer Leute von Foxwood und Pinchfield durch das 5-gliedrige Tor getreten und kamen den Karrenweg hinauf, der zur Farm führte. Sie trugen alle Stöcke, mit Ausnahme von Jones, der mit einem Gewehr in der Hand vorausmarschierte. Offensichtlich wollten sie versuchen, die Farm zurückzuerobern. Das war schon lange erwartet worden und alle Vorbereitungen waren getroffen worden. Snowball, der ein altes Buch über die Feldzüge von Julius Caesar studiert hatte, das er im Farmhaus gefunden hatte, war für die Verteidigungsmaßnahmen zuständig. Er gab schnell seine Befehle und in wenigen Minuten war jedes Tier auf seinem Posten. Als sich die Menschen den Gebäuden des Bauernhofes näherten, startete Snowball seinen ersten Angriff. Alle Tauben, 35 an der Zahl, flogen über den Köpfen der Männer hin und her und stürzten sich aus der Luft auf sie. Und während die Männer damit beschäftigt waren, stürzten die Gänse, die sich hinter der Hecke versteckt hatten, heraus und hackten bösartig in die Waden ihrer Beine. Dies war jedoch nur ein leichtes Scharmützel, um ein wenig Unordnung zu stiften und die Männer konnten die Gänse mit ihren Stöcken leicht vertreiben. Snowball startete nun seine zweite Angriffswelle. Muriel, Benjamin und alle Schafe, angeführt von Snowball, stürmten nach vorne und trieben die Männer von allen Seiten an, während Benjamin sich umdrehte und mit seinen kleinen Hufen nach ihnen trat. Aber wieder einmal waren die Männer mit ihren Stöcken und Stiefeln zu stark für sie, und auf ein Quieken von Snowball, das das Signal zum Rückzug war, drehten alle Tiere um und flohen durch das Tor in den Hof. Die Männer stießen einen Triumphschrei aus. Sie sahen, wie sie sich einbildeten, ihre Feinde auf der Flucht und rannten ihnen ungeordnet hinterher. Das war genau das, was Snowball beabsichtigt hatte. Kaum waren sie im Hof, tauchten plötzlich die drei Pferde, die drei Kühe und der Rest der Schweine, die im Stall auf der Lauer lagen, hinter ihnen auf und schnitten ihnen den Weg ab. Snowball gab nun das Signal zum Angriff. Er selbst stürmte direkt auf Jones zu. Jones sah ihn kommen, hob sein Gewehr und schoss. Die Kugeln schlugen blutige Spuren auf Snowballs Rücken und ein Schaf fiel tot um. Ohne auch nur einen Augenblick innezuhalten, schleuderte Snowball sein gesamtes Gewicht gegen die Beine von Jones. Jones wurde in einen Misthaufen geschleudert und sein Gewehr flog ihm aus der Hand. Aber das schrecklichste Schauspiel zeigte Boxer, der sich auf die Hinterbeine stellte und mit seinen großen, eisenbeschlagenen Hufen wie ein Hengst ausholte. Schon sein erster Schlag traf einen Stallburschen aus Foxwood am Schädel und streckte ihn leblos im Schlamm nieder. Bei diesem Anblick ließen mehrere Männer ihre Stöcke fallen und versuchten zu fliehen. Sie gerieten in Panik und im nächsten Moment jagten sie alle Tiere zusammen über den Hof. Sie wurden aufgespießt, getreten, gebissen und zertrampelt. Es gab kein einziges Tier auf dem Hof, das sich nicht auf seine Weise an ihnen rächte. Sogar die Katze sprang plötzlich von einem Dach auf die Schultern eines Kuhhirten und versenkte ihre Krallen in seinem Nacken, woraufhin er fürchterlich aufschrie. In dem Moment, in dem der Weg frei wurde, waren die Männer froh, vom Hof zu stürmen und sich auf die Hauptstraße zu stürzen. Und so waren sie innerhalb von 5 Minuten nach ihrem Eindringen auf demselben Weg, auf dem sie gekommen waren, auf dem schmachvollen Rückzug, während eine Schar Gänse hinter ihnen herschnatterte und den ganzen Weg über in ihre Waden hackte. Bis auf einen waren alle Männer verschwunden. Zurück auf dem Hof scharrte Boxer mit seinem Huf nach dem Stallburschen, der mit dem Gesicht im Schlamm lag, und versuchte, ihn umzudrehen. Der Junge rührte sich nicht. »Er ist tot«, sagte Boxer traurig. »Das hatte ich nicht vor. Ich hatte vergessen, dass ich Eisenschuhe trage. Wer wird mir glauben, dass ich das nicht mit Absicht getan habe?« »Keine Sentimentalität, Kamerad«, rief Snowball, aus dessen Wunden noch das Blut tropfte. »Krieg ist Krieg. Der einzige gute Mensch ist ein toter Mensch.« »Ich will kein Leben nehmen, nicht einmal menschliches«, wiederholte Boxer und seine Augen waren voller Tränen. »Wo ist Molly?«, rief jemand. Molly war in der Tat verschwunden. Einen Moment lang herrschte große Angst. Man befürchtete, dass die Männer ihr etwas angetan oder sie gar mitgenommen haben könnten. Schließlich fand man sie aber doch in ihrem Stall, den Kopf im Heu der Krippe vergraben. Sie war sofort geflohen, als das Gewehr losging. Als die anderen zurückkamen, um nach ihr zu suchen, war der Stallbursche, der eigentlich nur betäubt war, bereits wieder aufgewacht und hatte sich aus dem Staub gemacht. Die Tiere hatten sich nun in größter Aufregung wieder versammelt und jeder erzählte lauthals von seinen eigenen Heldentaten in der Schlacht. Sofort wurde eine improvisierte Siegesfeier abgehalten. Die Fahne wurde gehisst und »Tiere von England« wurde mehrmals gesungen, dann wurde das getötete Schaf feierlich beigesetzt und ein Weißdornbusch auf sein Grab gepflanzt. Am Grab hielt Snowball eine kleine Rede, in der er betonte, dass alle Tiere bereit sein müssten, für die Farm der Tiere zu sterben, wenn es nötig sei. Die Tiere beschlossen einstimmig, einen militärischen Orden zu schaffen. Held der Tiere erster Klasse, der Snowball und Boxer an Ort und Stelle verliehen wurde. Er bestand aus einer Messingmedaille. In Wirklichkeit handelte es sich um ein paar alte Pferdemessinge, die im Geschirrraum gefunden worden waren, die an Sonn- und Feiertagen getragen werden mussten. Außerdem gab es Held der Tiere zweiter Klasse, der posthum an das tote Schaf verliehen wurde. Es wurde viel darüber diskutiert, wie die Schlacht genannt werden sollte. Schließlich nannte man sie Schlacht um den Kuhstall, da dort der Hinterhalt gelegt worden war. Das Gewehr von Mr. Jones war im Schlamm gefunden worden und es war bekannt, dass sich im Bauernhaus ein Vorrat an Patronen befand. Es wurde beschlossen, das Geschütz wie ein Artilleriegeschütz am Fuß des Fahnenmasts aufzustellen und zweimal im Jahr abzufeuern. Einmal am 12. Oktober, dem Jahrestag der Schlacht um den Kuhstall, und einmal am Mittsommertag, dem Jahrestag der Rebellion. Fünftes Kapitel. Als der Winter kam, wurde Molly immer lästiger. Sie kam jeden Morgen zu spät zur Arbeit und entschuldigte sich damit, dass sie verschlafen hatte, und sie klagte über rätselhafte Schmerzen, obwohl ihr Appetit ausgezeichnet war. Unter allen möglichen Vorwänden verließ sie die Arbeit und ging zum Trinkwasserbecken, wo sie dumm herumstand und ihr eigenes Spiegelbild im Wasser bewunderte. Aber es gab auch Gerüchte über etwas Ernsteres. Eines Tages, als Molly fröhlich in den Hof schlenderte, mit ihrem langen Schwanz kokettierte und an einem Heuhalm kaute, nahm Clover sie zur Seite. »Molly«, sagte sie, »ich habe dir etwas sehr Ernstes zu sagen. Heute Morgen habe ich gesehen, wie du über die Hecke geschaut hast, die die Farm der Tiere von Foxwood trennt. Einer von Mr. Pillingtons Männern stand auf der anderen Seite der Hecke. Und ich war weit weg, aber ich bin mir fast sicher, dass ich gesehen habe, er hat mit dir gesprochen und du hast ihm erlaubt, deine Nase zu streicheln. Was hat das zu bedeuten, Molly?« »Das hat er nicht. Das habe ich nicht. Das ist nicht wahr«, rief Molly und fing an, herumzutoben und den Boden zu stampfen. »Molly, sieh mir ins Gesicht. Gibst du mir dein Ehrenwort, dass der Mann nicht deine Nase gestreichelt hat?« »Das ist nicht wahr«, wiederholte Molly, aber sie konnte Clover nicht ins Gesicht sehen und im nächsten Moment nahm sie die Beine in die Hand und galoppierte ins Feld davon. Ein Gedanke kam Clover in den Sinn. Ohne etwas zu den anderen zu sagen, ging sie zu Mollys Stall und drehte das Stroh mit ihrem Huf. Unter dem Stroh waren ein kleiner Haufen Würfelzucker und mehrere Büschel verschiedenfarbiger Bänder versteckt. 3 Tage später war Molly verschwunden. Einige Wochen lang war nichts über ihren Verbleib bekannt, dann meldeten die Tauben, dass sie sie auf der anderen Seite von Willington gesehen hätten. Sie befand sich zwischen den Holmen eines schicken, rot und schwarz lackierten Hundewagens, der vor einer Gaststätte stand. Ein dicker, rotgesichtiger Mann in karierter Hose und Gamaschen, der wie ein Gastwirt aussah, streichelte ihre Nase und fütterte sie mit Zucker. Ihr Fell war frisch geschoren und sie trug ein scharlachrotes Band um ihre Stirnlocke. Sie schien sich zu amüsieren, so sagten die Tauben. Keines der Tiere sprach je wieder von Molly. Im Januar kam ein bitterböser Winter auf. Die Erde war hart wie Eisen und auf den Feldern konnte nichts getan werden. In der großen Scheune wurden viele Versammlungen abgehalten und die Schweine beschäftigten sich mit der Planung der Arbeit für die kommende Saison. Es hatte sich eingebürgert, dass die Schweine, die offensichtlich schlauer waren als die anderen Tiere, über alle Fragen der Agrarpolitik entscheiden sollten, auch wenn ihre Entscheidungen durch eine Mehrheitsabstimmung bestätigt werden musste. Diese Regelung hätte gut funktioniert, wären da nicht die Streitigkeiten zwischen Snowball und Napoleon gewesen. Die beiden waren sich in allen Punkten uneinig, in denen eine Meinungsverschiedenheit möglich war. Wenn einer von ihnen vorschlug, eine größere Fläche mit Gerste zu besäen, verlangte der andere mit Sicherheit eine größere Fläche mit Hafer. Und wenn einer von ihnen sagte, dass dieses und jenes Feld genau das Richtige für Kohl sei, erklärte der andere, dass es für nichts anderes als für Wurzeln tauge. Jeder hatte seine eigene Anhängerschaft und es kam zu heftigen Auseinandersetzungen. Bei den Versammlungen gewann Snowball oft die Mehrheit durch seine brillanten Reden, aber Napoleon war besser darin, zwischendurch für sich zu werben. Besonders erfolgreich war er bei den Schafen. In letzter Zeit hatten die Schafe die Angewohnheit, vier Beine gut, zwei Beine schlecht zu blöken, sowohl während als auch außerhalb der Arbeitszeit, und sie unterbrachen die Versammlung oft mit diesem Ruf. Es fiel auf, dass sie besonders in den entscheidenden Momenten von Snowballs Reden in vier Beine gut, zwei Beine schlecht ausbrachen. Snowball hatte einige ältere Ausgaben des Farmer und Stockbreeder, die er im Farmhaus gefunden hatte, eingehend studiert und war voller Pläne für Neuerungen und Verbesserungen. Er sprach gelehrt über Felddrainagen, Silage und basische Schlacke und hatte einen komplizierten Plan ausgearbeitet, nachdem alle Tiere ihren Mist direkt auf den Feldern absetzen sollten, und zwar jeden Tag an einer anderen Stelle, um die Arbeit des Fuhrwerks zu sparen. Napoleon brachte keine eigenen Pläne vor, sondern sagte nur leise, dass Snowballs Plan nicht aufgehen würde, und schien seine Zeit abzuwarten. Aber von all ihren Kontroversen war keine so bitter wie die, die um die Windmühle geführt wurde. Auf der langen Weide, nicht weit von den Wirtschaftsgebäuden entfernt, gab es eine kleine Anhöhe, die der höchste Punkt des Hofes war. Nachdem er das Gelände begutachtet hatte, erklärte Snowball, dass dies genau der richtige Ort für eine Windmühle sei, die einen Generator antreiben und den Hof mit elektrischem Strom versorgen könnte. Damit könnten die Ställe beleuchtet und im Winter geheizt werden, und außerdem könnten eine Kreissäge, ein Häcksler, ein Rübenschneider und eine elektrische Melkmaschine betrieben werden. Die Tiere hatten von so etwas noch nie gehört, denn der Hof war altmodisch und verfügte nur über die primitivsten Maschinen, und sie hörten erstaunt zu, während Snowball Bilder von fantastischen Maschinen heraufbeschwor, die ihnen die Arbeit abnehmen würden, während sie gemütlich auf der Weide grasten oder sich mit Lesen und Konversation vergnügten. Innerhalb weniger Wochen waren Snowballs Pläne für die Windmühle vollständig ausgearbeitet. Die mechanischen Details stammten größtenteils aus drei Büchern, die Mr. Jones gehört hatten. 1000 nützliche Dinge rund ums Haus, Jedermann, sein eigener Maurer und Elektrizität für Anfänger. Snowball benutzte als Arbeitszimmer einen Schuppen, der früher für Brutkästen verwendet worden war und einen glatten Holzboden hatte, auf dem man gut zeichnen konnte. Dort war er stundenlang eingeschlossen. Mit seinen Büchern, die er mit einem Stein aufgeschlagen hielt, und einem Stück Kreide zwischen den Haxen bewegte er sich schnell hin und her, zeichnete eine Linie nach der anderen und stieß dabei kleine, aufgeregte Laute aus. Nach und nach wuchsen die Pläne zu einem komplizierten Gewirr von Kurbeln und Zahnrädern, das mehr als die Hälfte des Bodens bedeckte und für die anderen Tiere völlig unverständlich, aber sehr beeindruckend war. Alle kamen mindestens einmal am Tag, um sich Snowballs Zeichnungen anzuschauen. Sogar die Hühner und Enten kamen und achteten darauf, nicht auf die Kreidezeichnungen zu treten. Nur Napoleon hielt sich abseits. Er hatte sich von Anfang an gegen die Windmühle ausgesprochen. Doch eines Tages kam er unerwartet, um die Pläne zu begutachten. Er ging mit schweren Schritten um den Schuppen herum, sah sich jedes Detail der Pläne genau an, schnupperte ein- oder zweimal daran, stand dann eine Weile da und betrachtete sie aus den Augenwinkeln. Dann hob er plötzlich sein Bein, pinkelte über die Pläne und ging, ohne ein Wort zu sagen, hinaus. Die ganze Farm war in der Frage der Windmühle tief gespalten. Snowball leugnete nicht, dass der Bau der Mühle eine schwierige Angelegenheit sein würde. Steine müssten herangeschafft und zu Mauern aufgeschichtet werden. Dann müssten die Segel angefertigt werden und danach bräuchte man noch Generatoren und Kabel. Wie diese beschafft werden sollten, sagte Snowball nicht. Aber er behauptete, dass alles in einem Jahr erledigt werden könnte. Und danach, erklärte er, würde so viel Arbeit eingespart, dass die Tiere nur noch 3 Tage pro Woche arbeiten müssten. Napoleon hingegen argumentierte, dass die große Notwendigkeit des Augenblicks darin bestehe, die Nahrungsmittelproduktion zu steigern und dass sie alle verhungern würden, wenn sie ihre Zeit mit der Windmühle verschwendeten. Die Tiere bildeten 2 Fraktionen unter dem Motto »Stimmt für Snowball und die 3-Tage-Woche« und »Stimmt für Napoleon und die volle Futterkrippe«. Benjamin war der Einzige, der sich auf keine der beiden Fraktionen einließ. Er weigerte sich zu glauben, dass es mehr Nahrung geben würde oder dass die Windmühle die Arbeit ersparen würde. Windmühle hin oder her, sagte er, das Leben würde so weitergehen, wie es immer weiterging. Nämlich schlecht. Abgesehen von den Streitigkeiten um die Windmühle ging es auch um die Verteidigung des Hofes. Man war sich darüber im Klaren, dass die Menschen, obwohl sie in der Schlacht um den Kuhstall besiegt worden waren, einen weiteren und entschlosseneren Versuch unternehmen könnten, die Farm zurückzuerobern und Mr. Jones wieder einzusetzen. Dazu hatten sie umso mehr Grund, als sich die Nachricht von ihrer Niederlage über das ganze Land verbreitet hatte und die Tiere auf den benachbarten Höfen noch unruhiger machte als zuvor. Wie immer waren Snowball und Napoleon nicht einer Meinung. Napoleon war der Meinung, die Tiere müssten sich Feuerwaffen beschaffen und sich im Umgang mit ihnen üben. Snowball meinte, sie müssten immer mehr Tauben aussenden und die Tiere auf den anderen Farmen zum Aufstand anstacheln. Die einen argumentierten, dass sie erobert würden, wenn sie sich nicht verteidigen könnten, die anderen, dass sie sich nicht zu verteidigen brauchten, wenn überall Aufstände stattfänden. Die Tiere hörten erst Napoleon und dann Snowball zu und konnten sich nicht entscheiden, wer von ihnen recht hatte. Sie stimmten immer demjenigen zu, der gerade sprach. Schließlich kam der Tag, an dem Snowballs Pläne vollendet wurden. Bei der Versammlung am darauffolgenden Sonntag sollte darüber abgestimmt werden, ob mit dem Bau der Windmühle begonnen werden sollte oder nicht. Als die Tiere in der großen Scheune versammelt waren, stand Snowball auf und trug seine Gründe für den Bau der Windmühle vor, auch wenn er gelegentlich vom Blöken der Schafe unterbrochen wurde. Daraufhin stand Napoleon auf und antwortete. Er sagte ganz leise, dass die Windmühle Unsinn sei und dass er niemandem raten würde, dafür zu stimmen, und setzte sich sofort wieder hin. Er hatte kaum 30 Sekunden gesprochen und schien fast gleichgültig gegenüber der Wirkung, die er erzielte. Daraufhin sprang Snowball auf und rief die Schafe zur Ruhe, die wieder zu blöken anfingen, und brach in einen leidenschaftlichen Appell zugunsten der Windmühle aus. Bis jetzt waren die Tiere in ihrer Sympathie etwa gleichgeteilt gewesen, aber in einem Augenblick hatte Snowballs Beredsamkeit sie mitgerissen. In glühenden Sätzen malte er ein Bild der Farm der Tiere, wie sie sein könnte, wenn die schmutzige Arbeit auf dem Rücken der Tiere beendet wäre. Seine Vorstellungskraft reichte inzwischen weit über Häcksler und Rübenschneider hinaus. Elektrizität, so sagte er, könnte Dreschmaschinen, Pflüge, Ecken, Walzen, Schnitter und Binder betreiben und jeden Stall mit elektrischem Licht, warmen und kaltem Wasser und einer elektrischen Heizung versorgen. Als er seine Rede beendet hatte, gab es keinen Zweifel mehr daran, wie die Abstimmung ausgehen würde. Doch in diesem Moment stand Napoleon auf, warf einen seltsamen Seitenblick auf Snowball und stieß ein hohes Wimmern aus, wie man es noch nie zuvor von ihm gehört hatte. In diesem Moment ertönte draußen ein schreckliches Gebell und 9 riesige Hunde mit messingbeschlagenen Halsbändern kamen in die Scheune gesprungen. Sie stürzten sich direkt auf Snowball, der gerade noch rechtzeitig von seinem Platz aufsprang, um ihren schnappenden Kiefern zu entkommen. Im Nu war er aus der Tür und sie waren hinter ihm her. Zu erstaunt und verängstigt, um zu sprechen, drängten sich alle Tiere durch die Tür, um die Verfolgung zu beobachten. Snowball rannte über die lange Weide, die zur Straße führte. Er rannte, wie nur ein Schwein rennen kann, aber die Hunde waren ihm dicht auf den Fersen. Plötzlich rutschte er aus und es schien sicher, dass sie ihn hatten. Dann war er wieder auf den Beinen, rannte schneller als je zuvor und die Hunde holten ihn wieder ein. Einer von ihnen hatte Snowballs Schwanz fast im Mund, aber Snowball konnte ihn gerade noch rechtzeitig befreien. Dann gab er noch einmal Gas und schlüpfte mit ein paar Zentimetern Vorsprung durch ein Loch in der Hecke und war nicht mehr gesehen. Schweigend und verängstigt krochen die Tiere zurück in den Stall. Im nächsten Moment kamen die Hunde zurückgesprungen. Zuerst hatte sich niemand vorstellen können, woher diese Wesen kamen, aber das Problem war bald gelöst. Es waren die Welpen, die Napoleon ihren Müttern weggenommen und selber aufgezogen hatte. Obwohl sie noch nicht ausgewachsen waren, handelte es sich um riesige Hunde, die so wild aussahen wie Wölfe. Sie blieben dicht bei Napoleon. Man bemerkte, dass sie bei ihm mit den Schwänzen wedelten, so wie es die anderen Hunde gegenüber Mr. Jones zu tun pflegten. Napoleon, dem die Hunde folgten, stieg nun auf den erhöhten Teil des Bodens, auf dem zuvor Major gestanden hatte, um seine Rede zu halten. Er kündigte an, dass von nun an die Sonntagmorgenversammlungen ein Ende haben würden. Sie seien unnötig und verschwendeten Zeit. Künftig würden alle Fragen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Hofes von einem speziellen Ausschuss von Schweinen unter seinem Vorsitz geregelt. Dies würde unter vier Augen tagen und ihre Entscheidungen anschließend den anderen mitteilen. Die Tiere würden sich weiterhin am Sonntagmorgen versammeln, um die Fahne zu hissen, Tiere von England zu singen und ihre Befehle für die Woche zu erhalten, aber es würde keine Debatten mehr geben. Trotz des Schocks, den Snowballs Vertreibung bei ihnen ausgelöst hatte, waren die Tiere über diese Ankündigung bestürzt. Einige von ihnen hätten protestiert, wenn sie die richtigen Argumente gefunden hätten. Selbst Boxer war vage beunruhigt. Er legte die Ohren an, schüttelte mehrmals seine Stirnlocke und bemühte sich, seine Gedanken zu ordnen, aber am Ende fiel ihm nichts ein. Einige der Schweine selbst konnten sich jedoch besser artikulieren. Vier junge Schweine in der ersten Reihe stießen einen schrillen Schrei der Missbilligung aus, und alle vier sprangen auf und begannen sofort zu sprechen. Doch plötzlich stießen die um Napoleon herumsitzenden Hunde ein tiefes, bedrohliches Knurren aus und die Schweine verstummten und setzten sich wieder. Dann brachen die Schweine in ein gewaltiges Blöken aus. Vier Beine gut, zwei Beine schlecht, das fast eine Viertelstunde lang anhielt und jeder Diskussion ein Ende bereitete. Danach wurde Squealer auf dem Hof herumgeschickt, um den anderen die neuen Regeln zu erklären. »Kameraden«, sagte er, »ich bin sicher, dass jedes Tier das Opfer zu schätzen weiß, das Genosse Napoleon gebracht hat, indem er diese zusätzliche Arbeit auf sich nimmt. Bildet euch nicht ein, Kameraden, dass Führung ein Vergnügen ist. Im Gegenteil, es ist eine große und schwere Verantwortung. Niemand glaubt fester als Genosse Napoleon, dass alle Tiere gleich sind. Er wäre nur zu gerne bereit, euch eure Entscheidungen selbst treffen zu lassen, aber manchmal trefft ihr vielleicht die falschen Entscheidungen, Kameraden. Und wo sollen wir dann stehen, angenommen? Ihr hättet beschlossen, Snowball mit seiner Schnapsidee der Windmühle zu folgen. Snowball, der, wie wir jetzt wissen, nicht besser war als ein Verbrecher. Er hat in der Schlacht um den Kuhstall tapfer gekämpft, sagte jemand. Tapferkeit ist nicht genug, sagte Squealer. Loyalität und Gehorsam sind viel wichtiger. Und was die Schlacht um den Kuhstall angeht, so glaube ich, dass die Zeit kommen wird, in der wir feststellen werden, dass Snowballs Rolle darin stark übertrieben war. Disziplin, Kameraden, eiserne Disziplin, das ist die Parole für heute. Ein falscher Schritt und unsere Feinde werden über uns herfallen. Ihr wollt doch nicht, dass Edward Jones zurückkommt, Genossen. Wieder einmal war dieses Argument nicht zu entkräften. Sicherlich wollten die Tiere Jones nicht zurück. Wenn das Abhalten von Debatten am Sonntagmorgen ihn zurückbringen könnte, dann müssten diese Debatten aufhören. Boxer, der nun Zeit hatte, darüber nachzudenken, drückte die allgemeine Meinung aus, indem er sagte: Wenn Genosse Napoleon es sagt, muss es richtig sein. Und von da an nahm er die Maxime, Napoleon hat immer recht, zusätzlich zu seinem privaten Motto, ich werde härter arbeiten. Inzwischen war das Wetter besser geworden und das Frühjahrspflügen hatte begonnen. Der Schuppen, in dem Snowball seine Pläne für die Windmühle gezeichnet hatte, war verschlossen worden und man nahm an, dass die Pläne vom Boden abgerieben worden waren. Jeden Sonntagmorgen um 10 Uhr versammelten sich die Tiere in der großen Scheune, um ihre Befehle für die Woche entgegenzunehmen. Der vom Fleisch befreite Schädel des alten Majors war aus dem Obstgarten ausgegraben und auf einem Baumstumpf am Fuß des Fahnenmasts neben der Kanone aufgestellt worden. Nach dem Hissen der Fahne mussten die Tiere ehrfürchtig an dem Schädel vorbeigehen, bevor sie den Stall betraten. Mittlerweile saßen sie nicht mehr alle zusammen, wie es früher der Fall war. Napoleon, Squealer und ein anderes Schwein namens Minimus, das eine bemerkenswerte Gabe hatte, Lieder und Gedichte zu verfassen, saßen vorne auf der erhöhten Plattform, die neun jungen Hunde bildeten einen Halbkreis um sie herum und die anderen Schweine saßen hinten. Der Rest der Tiere saß ihnen gegenüber im Hauptteil des Stalls. Napoleon verlas die Befehle für die Woche in einem ruppigen, soldatischen Stil und nach einem einzigen Gesang von »Tiere von England« gingen alle Tiere auseinander. Am dritten Sonntag nach Snowballs Vertreibung waren die Tiere etwas überrascht, als Napoleon verkündete, dass die Windmühle nun doch gebaut werden sollte. Er nannte keinen Grund für seinen Sinneswandel, sondern warnte die Tiere lediglich, dass diese zusätzliche Aufgabe sehr harte Arbeit bedeuten würde und dass es sogar notwendig sein könnte, ihre Rationen zu reduzieren. Die Pläne waren jedoch bis ins kleinste Detail vorbereitet worden. Ein spezielles Komitee von Schweinen hatte in den letzten drei Wochen daran gearbeitet. Man rechnete damit, dass der Bau der Windmühle zusammen mit verschiedenen anderen Verbesserungen 2 Jahre dauern würde. An diesem Abend erklärte Squealer den anderen Tieren unter 4 Augen, dass Napoleon in Wirklichkeit nie gegen die Windmühle gewesen war. Im Gegenteil, er war es, der sie anfangs befürwortet hatte, und der Plan, den Snowball auf den Boden des Brutschuppens gezeichnet hatte, war tatsächlich aus einem von Napoleons Papieren gestohlen worden. Die Windmühle war in der Tat Napoleons eigene Schöpfung. Warum, so fragte jemand, hat er sich dann so entschieden dagegen ausgesprochen? Hier schaute Squealer sehr verschlagen. Das, sagte er, war die List des Genossen Napoleon. Es schien, als sei er gegen die Windmühle nur um Snowball loszuwerden, der ein gefährlicher Charakter und ein schlechter Einfluss war. Jetzt, da Snowball aus dem Weg war, konnte der Plan ohne seine Einmischung weitergeführt werden. Das, sagte Squealer, nannte man Taktik. Er wiederholte mehrmals, Taktik, Kameraden. Taktik. Hüpfte herum und wedelte fröhlich lachend mit dem Schwanz. Die Tiere waren sich nicht sicher, was das Wort bedeutete, aber Squealer sprach so überzeugend und die 3 Hunde, die zufällig bei ihm waren, knurrten so bedrohlich, dass sie seine Erklärung ohne weitere Fragen akzeptierten. 6. Kapitel. Das ganze Jahr über arbeiteten die Tiere wie Sklaven. Aber sie waren mit ihrer Arbeit zufrieden. Sie scheuten weder Mühen noch Opfer, denn sie wussten, dass alles, was sie taten, für sie selbst und ihre Nachkommen bestimmt war und nicht für ein Rudel fauler, diebischer Menschen. Den ganzen Frühling und Sommer über schufteten sie 60 Stunden pro Woche. Und im August kündigte Napoleon an, dass auch am Sonntagnachmittag gearbeitet werden würde. Diese Arbeit war zwar streng freiwillig, aber jedem Tier, das ihr fernblieb, wurde die Ration um die Hälfte gekürzt. Dennoch wurde es für notwendig erachtet, bestimmte Arbeiten liegen zu lassen. Die Ernte war etwas weniger erfolgreich als im Vorjahr. Und 2 Felder, die im Frühsommer mit Rüben besät werden sollten, wurden nicht bestellt, weil das Pflügen nicht rechtzeitig abgeschlossen worden war. Es war absehbar, dass der kommende Winter hart werden würde. Die Windmühle bereitete unerwartete Schwierigkeiten. Auf dem Hof gab es einen guten Kalksteinbruch und in einem der Nebengebäude waren reichlich Sand und Zement gefunden worden, so dass alle Materialien für den Bau vorhanden waren. Aber das Problem, das die Tiere zunächst nicht lösen konnten, war, wie sie die Steine in Stücke geeigneter Größe zerkleinern konnten. Es schien keine andere Möglichkeit zu geben, als mit Spitzhacken und Brechstangen zu arbeiten, die kein Tier benutzen konnte, weil kein Tier auf den Hinterbeinen stehen konnte. Erst nach wochenlangen vergeblichen Bemühungen kam jemand auf die richtige Idee, nämlich die Schwerkraft zu nutzen. Überall auf der Sohle des Steinbruchs lagen riesige Felsbrocken, die viel zu groß waren, als dass man sie hätte benutzen können. Die Tiere banden Seile um die Felsbrocken und alle zusammen, Kühe, Pferde, Schafe, alle Tiere, die sich an den Seilen festhalten konnten, sogar die Schweine halfen manchmal in kritischen Momenten mit, zogen sie mit verzweifelter Langsamkeit den Hang hinauf zum oberen Ende des Steinbruchs, wo sie die Brocken über die Kante stürzten, um sie unten zerbrechen zu lassen. Der Transport des gebrochenen Steins war vergleichsweise einfach. Die Pferde trugen sie in Karren, die Schafe schleppten einzelne Blöcke und selbst Muriel und Benjamin spannten sich in einen alten Gouvernantenkarren und trugen ihren Teil bei. Bis zum Spätsommer hatte sich ein ausreichender Vorrat an Steinen angesammelt. Und dann begann der Bau unter der Aufsicht der Schweine. Aber es war ein langsamer, mühsamer Prozess. Oft dauerte es einen ganzen Tag, um einen einzigen Felsbrocken auf die Spitze des Steinbruchs zu schleppen, und manchmal brach er nicht einmal, wenn er über die Kante geschoben wurde. Ohne Boxer, der so stark zu sein schien wie alle anderen Tiere zusammen, wäre nichts zu erreichen gewesen. Wenn der Felsbrocken ins Rutschen geriet und die Tiere verzweifelt ausschrien, weil sie den Berg hinuntergezogen wurden, war es immer Boxer, der sich gegen das Seil stemmte und den Felsbrocken zum Halten brachte. Ihn zu sehen, wie er sich Zentimeter für Zentimeter den Hang hinaufquälte, wenn sein Atem schnell ging, wie sich seine Hufen in den Boden gruben und wie seine großen Flanken von Schweiß verklebt waren, erfüllte alle mit Bewunderung. Clover ermahnte ihn manchmal, sich nicht zu überanstrengen, aber Boxer hörte nie auf sie. Seine beiden Slogans »Ich werde härter arbeiten« und »Napoleon hat immer recht« schienen ihm eine ausreichende Antwort auf alle Probleme zu sein. Er hatte mit dem Hahn vereinbart, dass er morgens eine Dreiviertelstunde früher statt eine halbe Stunde geweckt wurde. Und in seinen freien Momenten, von denen es inzwischen nicht mehr viele gab, ging er allein in den Steinbruch, sammelte eine Ladung zerbrochener Steine ein und schleppte sie allein zum Standort der Windmühle hinunter. Den Tieren ging es in diesem Sommer nicht schlecht, trotz der harten Arbeit. Wenn sie auch nicht mehr zu essen hatten als zu Jones' Zeiten, so hatten sie doch wenigstens nicht weniger. Der Vorteil, dass sie nur sich selbst ernähren mussten und nicht auch noch fünf andere verschwenderische Menschen zu versorgen hatten, war so groß, dass es viele Misserfolge gebraucht hätte, um ihn aufzuwiegen. Und in vielerlei Hinsicht war die tierische Arbeitsweise effizienter und sparte Zeit. Arbeiten wie das Jäten von Unkraut zum Beispiel konnte mit einer Gründlichkeit erledigt werden, die dem Menschen unmöglich war. Und da kein Tier mehr stahl, war es auch nicht mehr nötig, Weideland von Ackerland abzugrenzen, was eine Menge Arbeit für die Instandhaltung von Hecken und Toren einsparte. Im Laufe des Sommers machten sich jedoch verschiedene unvorhergesehene Engpässe bemerkbar. Man brauchte Petroleum, Nägel, Bindfaden, Hundekekse und Hufeisen für die Pferde, die auf dem Hof nicht hergestellt werden konnten. Später würde man auch Saatgut und Kunstdünger benötigen, außerdem verschiedene Werkzeuge und schließlich die Maschinen für die Windmühle. Wie diese beschafft werden sollten, konnte sich niemand vorstellen. Eines Sonntagmorgens, als sich die Tiere versammelten, um ihre Befehle entgegenzunehmen, verkündete Napoleon, dass er eine neue Politik beschlossen habe. Von nun an würde die Farm der Tiere mit den benachbarten Bauernhöfen Handel treiben, natürlich nicht zu kommerziellen Zwecken, sondern nur um bestimmte, dringend benötigte Materialien zu erhalten. Die Belange der Windmühle hätten Vorrang vor allem anderen, sagte er. Er traf daher Vorkehrungen, um einen Stapel Heu und einen Teil der diesjährigen Weizenernte zu verkaufen, und später, wenn mehr Geld benötigt würde, müsste dies durch den Verkauf von Eiern ausgeglichen werden, für die es in Willington immer einen Markt gab. Die Hühner, so Napoleon, sollten dieses Opfer als ihren eigenen, besonderen Beitrag zum Bau der Windmühle begrüßen. Wieder einmal verspürten die Tiere ein vages Unbehagen. Niemals mit Menschen zu tun zu haben, niemals Handel zu treiben, niemals Geld zu verwenden. Gehörte dies nicht zu den ersten Beschlüssen, die auf dieser ersten triumphalen Versammlung nach der Vertreibung von Jones gefasst worden waren? Alle Tiere erinnerten sich an die Verabschiedung solcher Beschlüsse oder zumindest glaubten sie, sich daran zu erinnern. Die vier jungen Schweine, die protestiert hatten, als Napoleon die Versammlung abschaffte, erhoben zaghaft ihre Stimme, aber sie wurden sofort durch ein gewaltiges Knurren der Hunde zum Schweigen gebracht. Dann stimmten die Schafe wie üblich vier Beine gut, zwei Beine schlecht an, und die kurzzeitige Unbeholfenheit war wie weggeblasen. Schließlich hob Napoleon seinen Traber zum Schweigen und verkündete, dass er bereits alle Vorbereitungen getroffen habe. Keines der Tiere würde mit Menschen in Berührung kommen, was natürlich höchst unerfreulich wäre. Er beabsichtigte, die ganze Last auf seine Schultern zu nehmen. Ein Mr. Whimper, ein Anwalt aus Willington, hatte sich bereit erklärt, als Vermittler zwischen der Farm der Tiere und der Außenwelt zu fungieren und würde jeden Montagmorgen die Farm besuchen, um seine Anweisungen entgegenzunehmen. Napoleon beendete seine Rede mit dem üblichen Ruf »Es lebe die Farm der Tiere« und nach dem Gesang von »Tiere von England« wurden die Tiere entlassen. Danach machte Squealer einen Rundgang über die Farm und beruhigte die Tiere. Er versicherte ihnen, dass der Beschluss gegen den Handel und die Verwendung von Geld nie gefasst oder auch nur angedeutet worden war. Es handelte sich um eine reine Einbildung, die wahrscheinlich auf Lügen zurückging, die von Snowball verbreitet wurden. Einige Tiere zweifelten noch ein wenig, aber Squealer fragte sie scharfsinnig, »Seid ihr sicher, dass ihr das nicht nur geträumt habt, Kameraden? Habt ihr irgendwelche Aufzeichnungen über einen solchen Beschluss? Ist er irgendwo aufgeschrieben?« Und da es sicher stimmte, dass nichts dergleichen schriftlich existierte, waren die Tiere überzeugt, dass sie sich geirrt hatten. Jeden Montag besuchte Mr. Whimper den Hof, wie es vereinbart worden war. Es war ein schlitzohriger, kleiner Mann mit Backenbart, ein Anwalt mit kleinem Geschäft, aber scharfsinnig genug, um früher als jeder andere zu erkennen, dass die Farm der Tiere einen Makler brauchen würde und dass die Provisionen sich lohnen würden. Die Tiere beobachteten sein Kommen und Gehen mit einer Art Furcht und mieden ihn so weit wie möglich. Doch der Anblick von Napoleon, der auf allen Vieren dem auf zwei Beinen stehenden Whimper Befehle erteilte, weckte ihren Stolz und versöhnte sie teilweise mit den neuen Verhältnissen. Ihre Beziehungen zur menschlichen Rasse waren nun nicht mehr ganz so wie zuvor. Die Menschen allerdings hassten die Farm der Tiere nicht weniger, jetzt, da sie blühte, sondern mehr denn je. Jeder Mensch war überzeugt, dass die Farm früher oder später bankrott gehen und vor allem, dass die Windmühle ein Misserfolg werden würde. Sie trafen sich in den Bürgerhäusern und bewiesen einander mit Hilfe von Diagrammen, dass die Windmühle zwangsläufig umfallen musste oder, wenn sie doch stand, niemals funktionieren würde. Und doch hatten sie gegen ihren Willen einen gewissen Respekt vor der Effizienz entwickelt, mit der die Tiere ihre Angelegenheiten regelten. Ein Symptom dafür war, dass sie begonnen hatten, die Farm der Tiere bei ihrem richtigen Namen zu nennen und nicht mehr so zu tun, als hieße sie Männerfarm. Sie hatten auch ihren Einsatz für Jones aufgegeben, der die Hoffnung aufgegeben hatte, seine Farm zurückzubekommen und in einen anderen Teil der Grafschaft gezogen war. Außer über Whimper gab es noch keinen Kontakt zwischen der Farm und der Außenwelt, aber es gab ständig Gerüchte, dass Napoleon entweder mit Mr. Pillington von Foxwood oder mit Mr. Frederick von Pinchfield, aber niemals mit beiden gleichzeitig, ein bestimmtes Geschäft anstrebe. Etwa zu dieser Zeit zogen die Schweine plötzlich in das Bauernhaus ein und ließen sich dort nieder. Wieder schienen sich die Tiere daran zu erinnern, dass früher ein Beschluss dagegen gefasst worden war, und wieder gelang es Squealer, sie davon zu überzeugen, dass dies nicht der Fall war. Es sei absolut notwendig, dass die Schweine, die das Hirn des Hofes seien, einen ruhigen Platz zum Arbeiten hätten. Außerdem entspreche es eher der Würde des Anführers, er hatte sich in letzter Zeit angewöhnt, Napoleon mit Anführer anzusprechen, in einem Haus zu leben als in einem einfachen Stall. Dennoch waren einige der Tiere beunruhigt, als sie hörten, dass die Schweine ihre Mahlzeiten nicht nur in der Küche einnahmen und den Salon als Aufenthaltsraum nutzten, sondern auch in den Betten schliefen. Boxer tat es wie üblich mit »Napoleon hat immer recht« ab, aber Clover, die sich an ein eindeutiges Verbot von Betten zu erinnern glaubte, ging zum Ende des Stalls und versuchte, die 7 Gebote zu entziffern, die dort eingraviert waren. Da sie nicht mehr als einzelne Buchstaben lesen konnte, holte sie Muriel. »Muriel«, sagte sie, »lies mir das 4. Gebot vor. Steht da nicht etwas davon, dass man niemals in einem Bett schlafen sollte?« Muriel buchstabierte es mit einiger Mühe. »Es heißt, kein Tier soll in einem Bett schlafen mit Laken«, erklärte sie schließlich. Seltsamerweise hatte sich Clover nicht daran erinnert, dass im 4. Gebot von Laken die Rede war. Aber da es dort an der Wand hing, musste es so sein. Und Squealer, der zufällig in diesem Moment in Begleitung von 2 oder 3 Hunden vorbeikam, konnte die ganze Angelegenheit ins rechte Licht rücken. »Ihr habt also gehört, Kameraden«, sagte er, »dass wir Schweine jetzt in den Betten des Bauernhauses schlafen. Und warum nicht? Ihr habt doch wohl nicht angenommen, dass es jemals ein Urteil gegen Betten gegeben hat. Ein Bett bedeutet lediglich ein Platz zum Schlafen, ein Strohhaufen in einem Stall ist ein Bett, wenn man es richtig betrachtet. Die Regel war gegen Laken, die eine menschliche Erfindung sind. Wir haben die Laken aus den Bauernhausbetten entfernt und schlafen zwischen Decken. Und das sind auch sehr bequeme Betten, aber nicht bequemer, als wir es brauchen. Das kann ich euch sagen, Kameraden, bei all der Kopfarbeit, die wir heutzutage zu leisten haben. Ihr wollt uns doch nicht unsere Ruhe rauben, oder, Genossen? Ihr wollt doch nicht, dass wir zu müde sind, um unseren Pflichten nachzukommen. Sicherlich wünscht sich keiner von euch, Jones wiederzusehen.« Die Tiere beruhigten ihn in diesem Punkt sofort, und es wurde nichts mehr über die Schweine gesagt, die in den Betten des Bauernhauses schliefen. Und als einige Tage später bekannt gegeben wurde, dass die Schweine von nun an morgens eine Stunde später aufstehen würden als die anderen Tiere, gab es auch darüber keine Beschwerden mehr. Im Herbst waren die Tiere müde, aber glücklich. Sie hatten ein hartes Jahr hinter sich, und nach dem Verkauf eines Teils des Heus und des Getreides waren die Futtervorräte für den Winter nicht gerade üppig, aber die Windmühle entschädigte für alles. Sie war nun zur Hälfte fertiggestellt. Nach der Ernte gab es eine Zeit lang klares, trockenes Wetter, und die Tiere schufteten härter als je zuvor, weil sie es für lohnend hielten, den ganzen Tag mit Steinblöcken hin und her zu stapfen, wenn sie dadurch die Mauern einen weiteren Fuß hochziehen konnten. Boxer kam sogar nachts heraus und arbeitete 1 oder 2 Stunden lang allein im Licht des Erntemondes. In ihrer Freizeit gingen die Tiere immer wieder um die halbfertige Mühle herum, bewunderten die Stärke und Rechtwinkligkeit der Mauern und bewunderten sich, dass sie überhaupt in der Lage waren, etwas so Imposantes zu bauen. Nur der alte Benjamin weigerte sich, sich für die Windmühle zu begeistern, obwohl er wie immer nichts weiter als die kryptische Bemerkung von sich gab, dass Esel sehr lange leben. Der November kam und mit ihm tobende Südwestwinde. Die Bauarbeiten mussten unterbrochen werden, weil es nun zu nass war, um den Zement zu mischen. Schließlich kam eine Nacht, in der der Sturm so heftig war, dass die Gebäude des Bauernhofs auf ihren Fundamenten schwankten und mehrere Ziegel vom Dach der Scheune geweht wurden. Die Hühner wachten auf und gackerten vor Schreck, weil sie alle gleichzeitig geträumt hatten, in der Ferne einen Schuss zu hören. Am Morgen kamen die Tiere aus ihren Ställen und stellten fest, dass der Fahnenmast umgeweht und eine Ulme am Fuße des Obstgartens wie ein Radieschen ausgerupft worden war. Kaum hatten sie dies bemerkt, ertönte aus der Kehle aller Tiere ein Schrei der Verzweiflung. Ein schrecklicher Anblick bot sich ihren Augen. Die Windmühle lag in Trümmern. Einmütig stürmten sie auf die Stelle zu. Napoleon, der sich nur selten vom Fleck rührte, rannte ihnen allen voraus. Ja, da lag sie, die Frucht all ihrer Mühen, dem Erdboden gleichgemacht, die Steine, die sie so mühsam gebrochen und getragen hatten, überall verstreut. Zunächst unfähig zu sprechen, standen sie da und starrten traurig auf den Haufen Steine. Napoleon schritt schweigend hin und her und schnupperte gelegentlich am Boden. Sein Schweif war starr geworden und zuckte heftig hin und her, ein Zeichen für seine intensive geistige Aktivität. Plötzlich hielt er inne, als ob er sich entschieden hätte. »Kameraden«, sagte er leise, »wisst ihr, wer dafür verantwortlich ist? Kennt ihr den Feind, der in der Nacht gekommen ist und unsere Windmühle umgestürzt hat?« »Snowball«, brüllte er plötzlich mit Donnerstimme. »Snowball hat das getan, in der Absicht, unsere Pläne zu vereiteln und sich für seine schändliche Vertreibung zu rächen, hat sich dieser Verräter im Schutze der Nacht hierher geschlichen und unsere Arbeit von fast einem Jahr zerstört. Kameraden, hier und jetzt verkünde ich das Todesurteil über Snowball. Tierheld zweiter Klasse und einen halben Scheffel Äpfel für jedes Tier, das ihn zur Strecke bringt. Einen ganzen Scheffel für denjenigen, der ihn lebendig fängt.« Die Tiere waren über alle Maßen schockiert, als sie erfuhren, dass sogar Snowball sich einer solchen Tat schuldig machen konnte. Es gab einen Aufschrei der Entrüstung und alle überlegten sich, wie sie Snowball fangen könnten, falls er jemals wiederkommen sollte. Fast sofort entdeckte man die Fußspuren eines Schweins im Gras in einiger Entfernung von der Anhöhe. Sie konnten nur ein paar Meter weit verfolgt werden, schienen aber zu einem Loch in der Hecke zu führen. Napoleon beschnupperte sie eingehend und stellte fest, dass sie von Snowball stammten. Er war der Meinung, dass Snowball wahrscheinlich aus der Richtung von Foxwood Farm gekommen war. »Lasst uns nicht länger zögern, Kameraden«, rief Napoleon, als die Fußspuren untersucht worden waren. »Es gibt viel zu tun. Noch heute Morgen beginnen wir mit dem Wiederaufbau der Windmühle und wir werden den ganzen Winter hindurch bauen, ob es regnet oder nicht. Wir werden diesen elenden Verräter lehren, dass er unsere Arbeit nicht so einfach zunichte machen kann. Denkt daran, Genossen, unsere Pläne dürfen nicht geändert werden. Sie müssen auf den Tag genau ausgeführt werden. Vorwärts, Kameraden! Es lebe die Windmühle! Lang lebe die Farm der Tiere!« 7. Kapitel. Es war ein bitterer Winter. Auf das stürmische Wetter folgten Schneeregen und Schnee und dann ein harter Frost, der bis weit in den Februar hinein nicht nachließ. Die Tiere taten ihr Bestes, um die Windmühle wieder aufzubauen, wohl wissend, dass die Außenwelt sie beobachtete und dass die neidischen Menschen jubeln und triumphieren würden, wenn die Mühle nicht rechtzeitig fertig würde. Aus Bosheit taten die Menschen so, als würden sie nicht glauben, dass Snowball die Windmühle zerstört hatte. Sie sagten, sie sei eingestürzt, weil die Wände zu dünn waren. Die Tiere wussten, dass dies nicht der Fall war. Dennoch hatte man beschlossen, die Mauern dieses Mal 3 Fuß dick zu bauen, anstatt wie zuvor 18 Zoll, was bedeutete, dass man viel mehr Steine sammeln musste. Lange Zeit war der Steinbruch voller Schneeverwehungen und es konnte nichts getan werden. Bei dem darauf folgenden trockenen Frostwetter wurden einige Fortschritte erzielt, aber es war eine grausame Arbeit und die Tiere konnten nicht mehr so hoffnungsvoll sein wie zuvor. Sie froren immer und hatten meist auch noch Hunger. Nur Boxer und Clover verloren nie den Mut. Squealer hielt ausgezeichnete Reden über die Freude am Dienen und die Würde der Arbeit, aber die anderen Tiere fanden mehr Inspiration in Boxers Stärke und seinem unaufhörlichen Ruf: Ich werde härter arbeiten. Im Januar wurde das Futter knapp. Die Maisration wurde drastisch gekürzt und es wurde angekündigt, dass eine zusätzliche Kartoffelration ausgegeben werden würde, um dies auszugleichen. Dann wurde festgestellt, dass der größte Teil der Kartoffelernte in den Klammern erfroren war, weil diese nicht dick genug abgedeckt wurden. Die Kartoffeln waren weich geworden und hatten sich verfärbt und nur wenige waren genießbar. Tagelang hatten die Tiere nichts anderes zu essen als Spreu und Rüben. Der Hunger schien ihnen förmlich ins Gesicht zu starren. Es war äußerst wichtig, diese Tatsache vor der Außenwelt zu verbergen. Durch den Zusammenbruch der Windmühle ermutigt, erfanden die Menschen neue Lügen über die Farm der Tiere. Es wurde wieder einmal behauptet, dass alle Tiere an Hunger und Krankheiten starben, dass sie sich ständig untereinander bekämpften und zu Kannibalismus und Kindermord gegriffen hatten. Napoleon war sich der schlechten Folgen bewusst, die ein Bekanntwerden der tatsächlichen Ernährungslage nach sich ziehen würde, und er beschloss, Mr. Whimper zu benutzen, um einen gegenteiligen Eindruck zu erwecken. Bislang hatten die Tiere bei den wöchentlichen Besuchen von Whimper wenig oder gar keinen Kontakt zu ihm gehabt. Nun aber wurden einige ausgewählte Tiere, meist Schafe, angewiesen, ihm gegenüber beiläufig zu erwähnen, dass die Rationen erhöht worden waren. Außerdem ordnete Napoleon an, die fast leeren Behälter im Lagerschuppen fast bis zum Rand mit Sand zu füllen, der dann mit den Resten des Getreides und des Mehls aufgefüllt wurde. Unter einem geeigneten Vorwand wurde Whimper durch den Lagerschuppen geführt und durfte einen Blick in die Behälter werfen. Er wurde getäuscht und meldete der Außenwelt weiterhin, dass es auf der Farm keinen Mangel gäbe. Gegen Ende Januar wurde jedoch klar, dass irgendwoher mehr Getreide beschafft werden musste. In diesen Tagen zeigte sich Napoleon nur selten in der Öffentlichkeit, sondern verbrachte seine ganze Zeit im Bauernhaus, das an jeder Tür von wild aussehenden Hunden bewacht wurde. Wenn er auftauchte, dann in feierlichem Rahmen mit einer Eskorte von 6 Hunden, die ihn eng umringten und knurrten, wenn ihm jemand zu nahe kam. Häufig erschien er am Sonntagmorgen gar nicht, sondern gab seine Befehle über eines der anderen Schweine, meist Squealer, heraus. Eines Sonntagmorgens verkündete Squealer, dass die Hühner, die gerade wieder zum Legen gekommen waren, ihre Eier abliefern müssten. Napoleon hatte über Whimper einen Vertrag über 400 Eier pro Woche angenommen. Der Preis für diese Eier würde ausreichen, um den Hof mit Getreide und Mehl zu versorgen, bis der Sommer kam und die Bedingungen besser waren. Als die Hühner dies erfuhren, erhoben sie einen furchtbaren Aufschrei. Man hatte sie schon früher gewarnt, dass dieses Opfer notwendig sein könnte, aber sie hatten nicht geglaubt, dass es wirklich geschehen würde. Sie waren gerade dabei, ihre Gelege für die Frühjahrsbrut vorzubereiten, und sie protestierten, dass es Mord sei, ihnen jetzt die Eier wegzunehmen. Zum ersten Mal seit der Vertreibung von Jones gab es so etwas wie eine Rebellion. Angeführt von 3 jungen schwarzen Menorca-Hühnern versuchten die Hühner entschlossen, Napoleons Pläne zu vereiteln. Ihre Methode bestand darin, auf die Dachsparren zu fliegen und dort ihre Eier abzulegen, die dann auf dem Boden zerschellten. Napoleon handelte schnell und unbarmherzig. Er ordnete an, dass die Hühner nicht mehr gefüttert werden durften und verfügte, dass jedes Tier, das einem Huhn auch nur ein Körnchen Mais gab, mit dem Tod bestraft werden sollte. Die Hunde sorgten dafür, dass diese Befehle ausgeführt wurden. 5 Tage lang hielten die Hühner aus, dann gaben sie auf und kehrten in ihre Nistkästen zurück. 9 Hennen waren in der Zwischenzeit gestorben. Ihre Leichen wurden im Obstgarten vergraben und es wurde verbreitet, dass sie an Kokzidiose gestorben seien. Whimper erfuhr nichts von dieser Angelegenheit und die Eier wurden ordnungsgemäß ausgeliefert, wobei einmal die Woche ein Lieferwagen eines Lebensmittelhändlers auf den Hof fuhr, um sie abzuholen. Die ganze Zeit über hatte man Snowball nicht mehr gesehen. Man munkelte, er verstecke sich in einer Nachbarfarm, entweder Foxwood oder Pinchfield. Napoleon verstand sich inzwischen etwas besser mit den anderen Bauern als zuvor. Auf dem Hof lag ein Holzstapel, der 10 Jahre zuvor bei der Abholzung einer Buchenmulde zugeschnitten worden war. Er war gut abgelagert und Whymper hatte Napoleon geraten, es zu verkaufen. Sowohl Mr. Pillington als auch Mr. Frederick wollten es unbedingt kaufen. Napoleon schwankte zwischen den beiden, ohne sich entscheiden zu können. Es fiel auf, dass immer dann, wenn er kurz vor einer Einigung mit Frederick zu stehen schien, erklärt wurde, Snowball sei in Foxwood untergetaucht, und wenn er sich Pillington zuwandte, hieß es, Snowball sei in Pinchfield. Plötzlich, zu Beginn des Frühjahrs, wurde eine beunruhigende Sache entdeckt. Snowball war heimlich nachts auf der Farm unterwegs. Die Tiere waren so beunruhigt, dass sie kaum in ihren Ställen schlafen konnten. Jede Nacht, so hieß es, schlich er sich im Schutze der Dunkelheit herein und trieb allerlei Unfug. Er stahl das Getreide, warf die Milcheimer um, zerbrach die Eier, zertrat die Saatbeete und nagte die Rinde der Obstbäume ab. Wann immer etwas schief ging, war es üblich, Snowball die Schuld dafür zu geben. Wenn ein Fenster zerbrach oder ein Abfluss verstopft war, war man sich sicher, dass Snowball in der Nacht gekommen war und es getan hatte. Und wenn der Schlüssel des Lagerschuppens verloren ging, war der ganze Hof überzeugt, dass Snowball ihn in den Brunnen geworfen hatte. Seltsamerweise glaubten sie das auch dann noch, als der Schlüssel unter einem Sack Mehl gefunden wurde. Die Kühe erklärten einstimmig, dass Snowball in ihre Ställe geschlichen sei und sie im Schlaf gemolken habe. Auch die Ratten, die in diesem Winter sehr lästig waren, sollten mit Snowball im Bunde sein. Napoleon ordnete eine umfassende Untersuchung von Snowballs Aktivitäten an. Mit seinen Hunden im Schlepptau machte er sich auf den Weg und inspizierte die Gebäude des Bauernhofs, während die anderen Tiere in respektvollem Abstand folgten. Alle paar Schritte blieb Napoleon stehen und schnüffelte auf dem Boden nach Spuren von Snowballs Fußstapfen, die er, wie er sagte, am Geruch erkennen konnte. Er schnüffelte in jeder Ecke, im Stall, im Kuhstall, in den Hühnerställen, im Gemüsegarten und fand fast überall Spuren von Snowball. Er legte seine Schnauze auf den Boden, schnupperte mehrmals tief und rief dann mit furchtbarer Stimme, »Snowball! Er ist hier gewesen. Ich kann ihn deutlich riechen.« Und bei dem Wort »Snowball« stießen alle Hunde ein markerschütterndes Knurren aus und zeigten ihre Reißzähne. Die Tiere waren völlig verängstigt. Es schien ihnen, als sei Snowball eine Art unsichtbarer Geist, der die Luft um sie herum durchdringt und sie mit allen möglichen Gefahren bedroht. Am Abend rief Squealer sie zusammen und teilte ihnen mit besorgter Miene mit, dass er ernste Neuigkeiten zu berichten habe. »Kameraden«, rief Squealer und machte dabei kleine nervöse Sprünge, »es ist etwas Schreckliches entdeckt worden. Snowball hat sich an Frederick von der Pinchfield Farm verkauft, der gerade jetzt plant, uns anzugreifen und uns die Farm wegzunehmen. Snowball soll als sein Anführer fungieren, wenn der Angriff beginnt. Aber es kommt noch schlimmer. Wir hatten gedacht, dass Snowballs Auflehnung lediglich auf seine Eitelkeit und seinen Ehrgeiz zurückzuführen sei. Aber wir haben uns geirrt, Kameraden. Wisst ihr, was der wahre Grund war? Snowball stand von Anfang an mit Jones im Bunde. Er war die ganze Zeit über Jones Geheimagent. Das alles ist durch Dokumente bewiesen, die er hinterlassen hat und die wir erst jetzt entdeckt haben. Meines Erachtens erklärt das sehr viel, liebe Genossen. Haben wir nicht selbst gesehen, wie er versucht hat, uns bei der Schlacht um den Kuhstall zu vernichten? Zum Glück ohne Erfolg. Die Tiere waren verblüfft. Das war eine Bosheit, die die Zerstörung der Windmühle durch Snowball bei weitem übertraf. Aber es dauerte einige Minuten, bis sie es ganz begreifen konnten. Sie alle erinnerten sich oder glaubten sich zu erinnern, wie Snowball bei der Schlacht um den Kuhstall vor ihnen hergestürmt war, wie er sie auf Schritt und Tritt aufgemuntert und ermutigt hatte und wie er nicht einen Augenblick innegehalten hatte, selbst als die Kugeln aus Jones' Gewehr ihn im Rücken verwundet hatten. Zunächst war es ein wenig schwierig zu erkennen, wie das mit der Tatsache zusammenpasste, dass er auf Jones' Seite stand. Selbst Boxer, der nur selten Fragen stellte, war verwirrt. Er legte sich hin, zog die Vorderhufe unter sich zusammen, schloss die Augen und schaffte es mühsam, seine Gedanken zu formulieren. »Das glaube ich nicht«, sagte er. »Snowball hat bei der Schlacht um den Kuhstall tapfer gekämpft. Ich habe ihn selbst gesehen. Haben wir ihm nicht gleich danach den Titel Held der Tiere erster Klasse verliehen?« »Das war unser Fehler, Genosse. Denn wir wissen jetzt, es steht alles in den geheimen Dokumenten, die wir gefunden haben, dass er in Wirklichkeit versucht hat, uns ins Verderben zu locken.« »Aber er war verwundet«, sagte Boxer. »Wir alle haben gesehen, wie er blutüberströmt war.« »Das war Teil der Abmachung«, rief Squealer. »Der Schuss von Jones hat ihn nur gestreift. Ich könnte euch das in seiner eigenen Schrift zeigen, wenn ihr sie lesen könntet. Der Plan sah vor, dass Snowball im entscheidenden Moment das Signal zur Flucht geben und dem Feind das Feld überlassen sollte. Und es wäre ihm fast gelungen, ich will sogar sagen, Kameraden, es wäre ihm gelungen, wenn unser heldenhafter Führer, Genosse Napoleon, nicht gewesen wäre. Erinnert ihr euch nicht daran, wie Snowball in dem Moment, als Jones und seine Männer in den Hof eingedrungen waren, plötzlich umdrehte und floh, und viele Tiere folgten ihm? Erinnert ihr euch nicht auch daran, dass genau in diesem Moment, als sich Panik ausbreitete und alles verloren schien, Genosse Napoleon mit dem Schrei »Tod der Menschheit« vorsprang und seine Zähne in Jones' Bein versenkte? Erinnert ihr euch nicht daran, Kameraden?« rief Squealer und huschte von einer Seite zur anderen. Als Squealer die Szene so anschaulich beschrieb, schien es den Tieren, als ob sie sich tatsächlich daran erinnerten. Auf jeden Fall erinnerten sie sich daran, dass Snowball im entscheidenden Moment des Kampfes die Flucht ergriffen hatte. Aber Boxer war immer noch ein wenig unruhig. »Ich glaube nicht, dass Snowball von Anfang an ein Verräter war«, sagte er schließlich. »Was er seitdem getan hat, ist etwas anderes. Aber ich glaube, dass er bei der Schlacht um den Kuhstall ein guter Kamerad war.« »Unser Anführer, Genosse Napoleon«, verkündete Squealer, indem er sehr langsam und fest sprach, »hat kategorisch, Genosse, erklärt, dass Snowball von Anfang an Jones' Agent war. Ja, und zwar lange bevor an die Rebellion gedacht wurde.« »Ah, das ist etwas anderes«, sagte Boxer. »Wenn Genosse Napoleon es sagt, muss es richtig sein.« »Das ist der wahre Geist, Genosse«, rief Squealer, aber man bemerkte, dass er Boxer mit seinen kleinen funkelnden Augen einen sehr hässlichen Blick zuwarf. Er wandte sich zum Gehen, hielt dann inne und fügte eindrucksvoll hinzu, »Ich warne jedes Tier auf diesem Hof, seine Augen sehr weit offen zu halten, denn wir haben Grund zu der Annahme, dass in diesem Moment einige von Snowballs Spionen unter uns weilen.« 4 Tage später, am späten Nachmittag, befahl Napoleon allen Tieren, sich auf dem Hof zu versammeln. Als sie alle versammelt waren, kam Napoleon aus dem Bauernhaus, trug seine beiden Medaillen, denn er hatte sich vor kurzem zum Held der Tiere erster Klasse und zum Held der Tiere zweiter Klasse ernannt, und seine 9 riesigen Hunde liefen um ihn herum und gaben ein Knurren von sich, das allen Tieren einen Schauer über den Rücken jagte. Alle kauerten stumm auf ihren Plätzen, als wüssten sie im Voraus, dass etwas Schreckliches passieren würde. Napoleon stand da und betrachtete sein Publikum mit strengem Blick. Dann stieß er ein lautes Wimmern aus. Sofort sprangen die Hunde vor, packten 4 der Schweine an den Ohren und zerrten sie, vor Schmerz und Schrecken quiekend, zu Napoleons Füßen. Die Ohren der Schweine bluteten, Die Hunde hatten Blut geleckt und für einige Augenblicke schienen sie ganz verrückt zu werden. Zum Erstaunen aller stürzten sich drei von ihnen auf Boxer. Boxer sah sie kommen, streckte seinen großen Huf aus, erwischte einen Hund in der Luft und drückte ihn zu Boden. Der Hund schrie um Gnade und die beiden anderen flohen mit eingezogenen Schwänzen. Boxer schaute Napoleon an, um zu wissen, ob er den Hund zu Tode quetschen oder ihn gehen lassen sollte. Napoleon schien seine Miene zu ändern und befahl Boxer scharf, den Hund freizulassen, woraufhin Boxer seinen Huf hob und der Hund zerschunden und heulend davonschlich. Schnell legte sich der Tumult. Die vier Schweine warteten, zitternd, und die Schuld stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Napoleon forderte sie nun auf, ihre Verbrechen zu gestehen. Es waren dieselben vier Schweine, die protestiert hatten, als Napoleon die Sonntagsversammlungen abschaffte. Ohne weitere Aufforderung gestanden sie, dass sie seit der Vertreibung Snowballs heimlich mit ihm in Kontakt gestanden, mit ihm bei der Zerstörung der Windmühle zusammengearbeitet und mit ihm eine Vereinbarung getroffen hatten, die Farm der Tiere an Mr. Frederick zu übergeben. Sie fügten hinzu, dass Snowball ihnen gegenüber insgeheim zugegeben hatte, dass er seit Jahren Jones Geheimagent sei. Als sie ihr Geständnis beendet hatten, rissen die Hunde ihnen sofort die Kehlen auf. Und Napoleon fragte mit furchtbarer Stimme, ob noch ein anderes Tier etwas zu gestehen habe. Die drei Hühner, die den versuchten Aufstand wegen der Eier angeführt hatten, traten nun vor und erklärten, Snowball sei ihnen im Traum erschienen und habe sie dazu angestiftet, Napoleons Befehle zu missachten. Auch sie wurden ermordet. Dann meldete sich eine Gans und gestand, dass sie bei der letztjährigen Ernte 6 Ähren versteckt und in der Nacht gegessen hatte. Dann gestand ein Schaf, in die Tränke gepinkelt zu haben, wozu es, wie es sagte, von Snowball aufgefordert worden war, und zwei andere Schafe gestanden, einen alten Schafbock, einen besonders treuen Anhänger Napoleons, ermordet zu haben, indem sie ihn um ein Lagerfeuer herumgejagt hatten, als er an Husten litt. Sie wurden alle auf der Stelle getötet. Und so ging die Geschichte der Geständnisse und Hinrichtungen weiter, bis vor Napoleons Füßen ein Leichenhaufen lag und die Luft schwer war von dem Geruch des Blutes, den man seit der Vertreibung von Jones nicht mehr kannte. Als alles vorbei war, krochen die verbliebenen Tiere mit Ausnahme der Schweine und Hunde in Scharen davon. Sie waren erschüttert und fühlten sich elend. Sie wussten nicht, was schockierender war. Der Verrat der Tiere, die sich mit Snowball verbündet hatten, oder die grausame Vergeltung, deren Zeuge sie gerade geworden waren. Früher hatte es oft Szenen von Blutvergießen gegeben, die ebenso schrecklich waren, aber es schien ihnen allen, dass es jetzt, wo es unter ihnen geschah, noch viel schlimmer war. Seit Jones die Farm verlassen hatte, war kein Tier von einem anderen Tier getötet worden. Nicht einmal eine Ratte. Sie hatten es bis zu der kleinen Anhöhe geschafft, auf der die halbfertige Windmühle stand, und legten sich alle einmütig hin, als wollten sie sich aneinander kuscheln, um sich zu wärmen. Klee, Muriel, Benjamin, die Kühe, die Schafe und eine ganze Herde Gänse und Hühner. Alle bis auf die Katze, die plötzlich verschwunden war, kurz bevor Napoleon den Tieren befahl, sich zu versammeln. Eine Zeit lang sprach niemand, nur Boxer blieb auf den Beinen. Er wippte hin und her, schlug mit seinem langen schwarzen Schweif gegen seine Seiten und stieß gelegentlich ein kleines, überraschtes Wiehern aus. Schließlich sagte er, »Ich verstehe das nicht. Ich hätte nicht geglaubt, dass so etwas auf unserem Hof passieren kann. Es muss an einem Fehler von uns liegen. Die Lösung besteht meiner Meinung nach darin, dass wir härter arbeiten. Von nun an werde ich morgens eine ganze Stunde früher aufstehen.« Und er setzte sich in seinem schwerfälligen Trab in Bewegung und machte sich auf den Weg zum Steinbruch. Dort angekommen, sammelte er nacheinander 2 Ladungen Steine ein und schleppte sie zur Mühle, bevor er sich zur Nachtruhe begab. Die Tiere kauerten um Clover herum und sprachen nicht. Von der Anhöhe, auf der sie lagen, hatten sie einen weiten Blick über die Landschaft. Fast die gesamte Farm war in ihrem Blickfeld. Die lange Weide, die sich bis zur Hauptstraße hinunterzog, das Heu, das Dickicht, der Trinkbrunnen, die gepflügten Felder, auf denen der junge Weizen dick und grün war, und die roten Dächer der Wirtschaftsgebäude mit dem Rauch, der aus den Schornsteinen quoll. Es war ein klarer Frühlingsabend. Das Gras und die wuchernden Hecken wurden von den flachen Sonnenstrahlen vergoldet. Noch nie war der Hof, und mit einer gewissen Überraschung erinnerten sie sich daran, dass es ihr eigener Hof war, jeder Zentimeter davon ihr Eigentum, den Tieren so begehrenswert erschienen. Als Clover den Abhang hinunterblickte, füllten sich ihre Augen mit Tränen. Wenn sie ihre Gedanken hätte aussprechen können, hätte sie sagen müssen, dass dies nicht das war, was sie angestrebt hatten, als sie sich vor Jahren entschlossen hatten, für den Sturz der menschlichen Rasse zu arbeiten. Diese Szenen des Schreckens und des Gemetzels waren nicht das, worauf sie sich in jener Nacht gefreut hatten, als der alte Major sie zum ersten Mal zur Rebellion anstachelte. Wenn sie selbst ein Bild von der Zukunft hatte, dann war es das einer Gesellschaft von Tieren, die von Hunger und Peitsche befreit waren, in der alle gleich waren, in der jeder nach seinen Fähigkeiten arbeitete und in der die Starken die Schwachen beschützen, so wie sie in der Nacht von Majors Rede die verlorene Entenbrut mit ihrem Vorderbein beschützt hatte. Stattdessen, sie wusste nicht warum, waren sie in eine Zeit gekommen, in der niemand es wagte, seine Meinung zu sagen, in der überall grimmige, knurrende Hunde herumliefen und in der man zusehen musste, wie seine Kameraden in Stücke gerissen wurden, nachdem sie schockierende Verbrechen gestanden hatten. Sie dachte nicht an Rebellion oder Ungehorsam. Sie wusste, dass es ihnen trotz allem viel besser ging als in den Tagen von Jones und dass es vor allem notwendig war, die Rückkehr der Menschen zu verhindern. Was auch immer geschehen würde, sie würde treu bleiben, hart arbeiten, die ihr erteilten Befehle ausführen und die Führung Napoleons akzeptieren. Doch das war es nicht, worauf sie und alle anderen Tiere gehofft und hingearbeitet hatten. Nicht dafür hatte sie die Windmühle gebaut und sich den Kugeln von Jones' Kanone gestellt. Das waren ihre Gedanken, auch wenn ihr die Worte fehlten, um sie auszudrücken. Schließlich, als sie spürte, dass dies in gewisser Weise ein Ersatz für die Worte war, die sie nicht finden konnte, begann sie, Tiere von England zu singen. Die anderen Tiere, die um sie herum saßen, stimmten in das Lied ein und sangen es dreimal, sehr melodisch, aber langsam und traurig, so wie sie es noch nie zuvor gesungen hatten. Sie hatten es gerade zum dritten Mal zu Ende gesungen, als Squealer in Begleitung von zwei Hunden auf sie zukam und den Eindruck machte, etwas Wichtiges zu sagen zu haben. Er verkündete, dass Tiere von England durch ein besonderes Dekret von Genossen Napoleon abgeschafft worden sei. Von nun an sei es verboten, es zu singen. Die Tiere waren verblüfft. »Warum?« rief Muriel. »Es wird nicht mehr gebraucht, Genosse«, sagte Squealer steif. »Tiere von England war das Lied der Rebellion, aber die Rebellion ist nun beendet. Die Hinrichtung der Verräter heute Nachmittag war der letzte Akt. Der äußere und innere Feind ist besiegt. In Tiere von England haben wir unsere Sehnsucht nach einer besseren Gesellschaft in den kommenden Tagen zum Ausdruck gebracht. Aber diese Gesellschaft ist jetzt etabliert. Es ist klar, dass dieses Lied keinen Sinn mehr hat.« Einige der Tiere hätten vor lauter Angst vielleicht protestiert, aber in diesem Moment stimmten die Schafe ihr übliches Blöken an. Vier Beine gut, zwei Beine schlecht, das mehrere Minuten lang anhielt und die Diskussion beendete. So wurde Tiere von England nicht mehr gehört. An seiner Stelle hatte Minimus, der Dichter, ein anderes Lied komponiert, das so begann. Farm der Tiere. Farm der Tiere. Niemals sollst du durch mich zu Schaden kommen. Und dieses Lied wurde jeden Sonntagmorgen nach dem Hissen der Flagge gesungen. Aber irgendwie schienen den Tieren weder die Worte noch die Melodie jemals an Tiere von England heranzukommen. Achtes Kapitel. Wenige Tage später, als sich der Schrecken über die Hinrichtungen gelegt hatte, erinnerten sich einige der Tiere daran oder glaubten sich daran zu erinnern, dass das sechste Gebot besagt, kein Tier soll ein anderes Tier töten. Und obwohl es niemand vor den Schweinen oder Hunden erwähnen wollte, war man der Meinung, dass die Tötungen, die stattgefunden hatten, nicht mit diesem Gebot vereinbar waren. Clover bat Benjamin, ihr das sechste Gebot vorzulesen. Und als Benjamin wie üblich sagte, dass er sich nicht in solche Angelegenheiten einmischen wolle, holte sie Muriel. Muriel las ihr das Gebot vor. Es lautete: Kein Tier soll ein anderes Tier töten ohne Grund. Irgendwie waren den Tieren die letzten beiden Worte aus dem Gedächtnis gerutscht. Aber jetzt sahen sie, dass das Gebot nicht verletzt worden war, denn es gab offensichtlich einen guten Grund, die Verräter, die sich mit Snowball verbündet hatten, zu töten. Das ganze Jahr über arbeiteten die Tiere noch härter als im Jahr zuvor. Der Wiederaufbau der Windmühle, deren Mauern doppelt so dick waren wie zuvor, und ihre Fertigstellung zum festgesetzten Zeitpunkt waren neben der regulären Arbeit auf dem Hof eine gewaltige Aufgabe. Es gab Zeiten, in denen die Tiere den Eindruck hatten, dass sie länger arbeiteten und nicht besser ernährt wurden als zu Jones' Zeiten. Am Sonntagmorgen las Squealer, der mit seinem Traber einen langen Papierstreifen festhielt, Listen mit Zahlen vor, aus denen hervorging, dass die Produktion jeder Klasse von Nahrungsmitteln um 200%, 300% oder 500% gestiegen war. Die Tiere sahen keinen Grund, ihm zu misstrauen, zumal sie sich nicht mehr genau daran erinnern konnten, wie die Verhältnisse vor der Rebellion gewesen waren. Trotzdem gab es Tage, an denen sie das Gefühl hatten, dass sie lieber weniger zahlen und mehr Futter gehabt hätten. Alle Befehle wurden nun über Squealer oder eines der anderen Schweine erteilt. Napoleon selbst ließ sich nur noch alle zwei Wochen in der Öffentlichkeit blicken. Wenn er auftrat, wurde er nicht nur von seinem Hundegefolge begleitet, sondern auch von einem schwarzen Hahn, der vor ihm herlief und als eine Art Trompeter fungierte, indem er ein lautes Kikeriki ausstieß, bevor Napoleon sprach. Selbst im Bauernhaus, so hieß es, bewohnte Napoleon eine von den anderen getrennte Unterkunft. Er nahm seine Mahlzeiten allein ein, mit zwei Hunden, die ihn bedienten, und aß immer vom Crown Derby Service, das im Glasschrank im Salon gestanden hatte. Es wurde auch angekündigt, dass die Kanone jedes Jahr an Napoleons Geburtstag sowie an den beiden anderen Jahrestagen abgefeuert werden sollte. Napoleon wurde von nun an nie mehr einfach nur als Napoleon bezeichnet. Man nannte ihn stets förmlich unser Anführer Genosse Napoleon, und die Schweine erfanden für ihn gerne Titel wie Vater aller Tiere, Schrecken der Menschheit, Beschützer des Schafstalls, Freund der Entenküken und dergleichen. In seinen Reden sprach Squealer mit Tränen in den Augen von Napoleons Weisheit, der Güte seines Herzens und der tiefen Liebe, die er zu allen Tieren überall hegte, auch und gerade zu den unglücklicheren Tieren, die auf anderen Höfen noch in Unwissenheit und Sklaverei lebten. Es war üblich geworden, Napoleon für jede erfolgreiche Leistung und jeden Glücksfall zu loben. Oft hörte man eine Henne zu einer anderen sagen: Unter der Führung unseres Führers, Genosse Napoleon, habe ich in 6 Tagen 5 Eier gelegt. Oder 2 Kühe, die sich am Teich vergnügten, riefen aus: Dank der Führung von Genosse Napoleon schmeckt das Wasser so gut. Die allgemeine Stimmung auf dem Hof kam in einem Gedicht mit dem Titel Genosse Napoleon gut zum Ausdruck, das von Minimus verfasst wurde und wie folgt lautete: Freund der Vaterlosen, Quelle des Glücks, Herr des Spüleimers, oh, wie meine Seele brennt, wenn ich in dein ruhiges und gebieterisches Auge schaue. Wie die Sonne am Himmel, Genosse Napoleon. Du bist der Spender von allem, was deine Geschöpfe lieben. Zweimal am Tag einen vollen Bauch, sauberes Stroh zum Wälzen. Jedes Tier, ob groß oder klein, schläft in Frieden in seinem Stall. Du wachst über alle, Genosse Napoleon. Hätte ich ein Spanferkel, bevor es so groß geworden ist, so groß wie eine Flasche, so groß wie ein Nudelholz, so hätte es gelernt, dir treu und ergeben zu sein. Ja, sein erstes Quieken sollte sein, Genosse Napoleon. Napoleon war mit diesem Gedicht einverstanden und ließ es an der Wand der großen Scheune anbringen, am gegenüberliegenden Ende der sieben Gebote. Darüber befand sich ein Porträt Napoleons im Profil, das von Squealer mit weißer Farbe gemalt worden war. In der Zwischenzeit war Napoleon durch die Vermittlung von Whymper in komplizierte Verhandlungen mit Frederick und Pillington verwickelt. Der Holzstapel war immer noch nicht verkauft. Von den beiden war Frederick derjenige, der das Holz unbedingt haben wollte, aber er wollte keinen angemessenen Preis bieten. Zur gleichen Zeit kamen erneut Gerüchte auf, dass Frederick und seine Männer planten, die Farm der Tiere anzugreifen und die Windmühle zu zerstören, auf deren Bau er so eifersüchtig gewesen war. Man wusste, dass Snowball immer noch auf der Pinchfield Farm herumschlich. Mitten im Sommer wurden die Tiere alarmiert, als sie hörten, dass sich drei Hühner gemeldet und gestanden hatten, dass sie, inspiriert von Snowball, einen Mordplan gegen Napoleon geschmiedet hatten. Sie wurden sofort hingerichtet und es wurden neue Vorkehrungen für Napoleons Sicherheit getroffen. Vier Hunde bewachten nachts sein Bett, einer an jeder Ecke, und ein junges Schwein namens Pink Eye erhielt die Aufgabe, alle seine Speisen vor dem Verzehr zu kosten, damit er nicht vergiftet werden konnte. Etwa zur gleichen Zeit wurde bekannt, dass Napoleon den Verkauf des Holzstapels an Mr. Pillington vereinbart hatte. Außerdem wollte er ein regelmäßiges Abkommen über den Austausch bestimmter Produkte zwischen der Farm der Tiere und Foxwood schließen. Die Beziehungen zwischen Napoleon und Pillington, obwohl sie nur über Whymper liefen, waren nun fast freundschaftlich. Die Tiere misstrauten Pillington als Mensch, zogen ihn aber Frederick vor, den sie sowohl fürchteten als auch hassten. Je länger der Sommer dauerte und je näher die Windmühle ihrer Fertigstellung kam, desto mehr verdichteten sich die Gerüchte über einen bevorstehenden verräterischen Angriff. Es hieß, Frederick beabsichtige 20 bewaffnete Männer gegen sie einzusetzen und er habe bereits die Richter und die Polizei bestochen, so dass sie keine Fragen stellen würden, wenn er einmal in den Besitz der Besitzurkunden der Farm der Tiere käme. Außerdem sickerten aus Pinchfield schreckliche Geschichten über die Grausamkeiten, die Frederick an seinen Tieren verübte, durch. Er hatte ein altes Pferd zu Tode gepeitscht. Er hatte seine Kühe verhungern lassen. Er hatte einen Hund getötet, indem er ihn in den Ofen warf. Er amüsierte sich abends damit, dass er Hähne mit Splittern von Rasierklingen an ihren Sporen kämpfen ließ. Den Tieren kochte das Blut in den Adern, wenn sie davon hörten, was ihren Kameraden angetan wurde, und manchmal schrien sie danach, dass man ihnen gestatten sollte, in einer Gruppe die Pinchfield Farm anzugreifen, die Menschen zu vertreiben und die Tiere zu befreien. Doch Squealer riet ihnen, keine überstürzten Aktionen zu unternehmen und auf die Strategie von Genosse Napoleon zu vertrauen. Dennoch war die Stimmung gegen Frederick weiterhin gereizt. Eines Sonntagmorgens erschien Napoleon in der Scheune und erklärte, dass er zu keinem Zeitpunkt daran gedacht habe, den Holzstapel an Frederick zu verkaufen. Es sei unter seiner Würde, mit solchen Schurken zu handeln, sagte er. Den Tauben, die immer noch ausgesandt wurden, um die Nachricht von der Rebellion zu verbreiten, wurde verboten, auch nur einen Fuß auf Foxwood zu setzen, und sie wurden angewiesen, ihren früheren Slogan »Tod der Menschheit« zugunsten von »Tod für Frederick« aufzugeben. Im Spätsommer wurde eine weitere von Snowballs Machenschaften aufgedeckt. Die Weizenernte war voller Unkraut und es stellte sich heraus, dass Snowball bei einem seiner nächtlichen Besuche Unkrautsamen unter den Mais gemischt hatte. Ein Ganter, der in den Plan eingeweiht war, gestand Squealer seine Schuld und beging sofort Selbstmord, indem er tödliche Nachtschattenbären schluckte. Die Tiere erfuhren nun auch, dass Snowball niemals, wie viele von ihnen bis dahin geglaubt hatten, den Orden Held der Tiere erster Klasse erhalten hatte. Dies war lediglich eine Legende, die einige Zeit nach der Schlacht um den Kuhstall von Snowball selbst verbreitet worden war. Er war also keineswegs ausgezeichnet worden, sondern wegen seiner Feigheit in der Schlacht getadelt worden. Wieder einmal hörten einige der Tiere dies mit einer gewissen Verwunderung, aber Squealer konnte sie bald davon überzeugen, dass ihr Gedächtnis einen Fehler gemacht hatte. Im Herbst wurde die Windmühle in einer gewaltigen, kräftezehrenden Anstrengung, die Ernte musste fast zur gleichen Zeit eingebracht werden, fertiggestellt. Die Maschinen mussten noch installiert werden und Whimper verhandelte über den Kauf, aber die Konstruktion war fertig. Trotz aller Schwierigkeiten, trotz der Unerfahrenheit, der primitiven Geräte, des Pechs und des Verrats von Snowball war das Werk pünktlich auf den Tag genau vollendet worden. Erschöpft, aber stolz, gingen die Tiere um ihr Meisterwerk herum, das in ihren Augen noch schöner war als beim ersten Bau. Außerdem waren die Mauern doppelt so dick wie zuvor. Diesmal würde sie nicht einmal Sprengstoff zerstören können. Und wenn sie daran dachten, wie sie sich abgemüht hatten, welche Entmutigungen sie überwunden hatten und welch enormer Unterschied in ihrem Leben entstehen würde, wenn sich die Segel drehten und die Generatoren liefen, wenn sie an all das dachten, verließ sie die Müdigkeit und sie liefen um die Windmühle herum und stießen Triumphgeschrei aus. Napoleon selbst kam in Begleitung seiner Hunde und seines Hahns herunter, um das fertige Werk zu besichtigen. Er beglückwünschte die Tiere persönlich zu ihrer Leistung und verkündete, dass die Mühle den Namen Napoleon-Mühle erhalten würde. 2 Tage später wurden die Tiere zu einer besonderen Versammlung in die Scheune gerufen. Sie waren sprachlos vor Überraschung, als Napoleon verkündete, dass er den Holzstapel an Frederick verkauft hatte. Morgen würde Fredericks Wagen eintreffen und das Holz abtransportieren. Während der ganzen Zeit seiner scheinbaren Freundschaft zu Pillington hatte Napoleon in Wirklichkeit ein geheimes Abkommen mit Frederick getroffen. Alle Beziehungen zu Foxwood waren abgebrochen worden. Beleidigende Botschaften waren an Pillington geschickt worden. Die Tauben wurden angewiesen, die Pinchfield Farm zu meiden und ihren Slogan von Tod für Frederick in Tod für Pillington zu ändern. Gleichzeitig versicherte Napoleon den Tieren, dass die Geschichten über einen bevorstehenden Angriff auf die Farm der Tiere völlig aus der Luft gegriffen seien und dass die Erzählungen über Fredericks Grausamkeit gegenüber seinen eigenen Tieren stark übertrieben seien. All diese Gerüchte stammten wahrscheinlich von Snowball und seinen Agenten. Es stellte sich nun heraus, dass Snowball sich gar nicht auf der Pinchfield Farm versteckt hielt und in Wirklichkeit nie dort gewesen war. Er lebte in beträchtlichem Luxus, wie es hieß, auf Foxwood und war in Wirklichkeit seit Jahren ein Pensionär von Pillington. Die Schweine waren in Ekstase über Napoleons Gerissenheit. Indem er den Anschein erweckte, mit Pillington befreundet zu sein, hatte er Frederick gezwungen, seinen Preis um 12 Pfund zu erhöhen. Aber die überlegene Qualität von Napoleons Verstand, sagte Squealer, zeigte sich darin, dass er niemanden vertraute, nicht einmal Frederick. Frederick wollte das Holz mit einem sogenannten Scheck bezahlen, einem Stück Papier, auf dem ein Zahlungsversprechen stand. Aber Napoleon war zu schlau für ihn. Er verlangte die Zahlung in echten 5-Pfund-Noten, die vor dem Abtransport des Holzes übergeben werden sollten. Frederick hatte bereits gezahlt und die Summe, die er bezahlt hatte, reichte gerade aus, um die Maschinen für die Windmühle zu kaufen. In der Zwischenzeit wurde das Holz in hohem Tempo abtransportiert. Als alles weg war, wurde in der Scheune eine weitere Sondersitzung für die Tiere abgehalten, um Fredericks Geldscheine zu prüfen. Napoleon lächelte selig und trug seine beiden Orden. Er lag auf einem Strohbett auf dem Podest und hatte das Geld auf einem Porzellanteller aus der Küche des Bauernhofs fein säuberlich aufgestapelt bei sich. Die Tiere zogen langsam vorbei und jedes schaute sich satt. Und Boxer streckte seine Nase heraus, um an den Geldscheinen zu schnuppern, und die zarten weißen Dinger bewegten sich und raschelten in seinem Atem. 3 Tage später gab es ein furchtbares Getöse. Whimper kam mit totem bleichem Gesicht auf seinem Fahrrad den Weg hinaufgerast, warf es auf dem Hof ab und stürzte direkt ins Bauernhaus. Im nächsten Moment ertönte aus Napoleons Gemächern ein erstickendes Gebrüll der Wut. Die Nachricht von dem Vorfall verbreitete sich wie ein Lauffeuer über den Hof. Die Geldscheine waren gefälscht. Frederick hatte das Holz umsonst bekommen. Napoleon rief sofort die Tiere zusammen und verkündete mit schrecklicher Stimme das Todesurteil über Frederick. Wenn er gefangen genommen werde, so sagte er, solle man Frederick lebendig kochen. Zugleich warnte er sie, dass nach dieser verräterischen Tat das Schlimmste zu erwarten sei. Frederick und seine Männer könnten jeden Moment ihren lang erwarteten Angriff starten. An allen Zugängen zum Hof wurden Wachen aufgestellt. Außerdem wurden 4 Tauben mit einer versöhnlichen Botschaft nach Foxwood geschickt, von der man hoffte, dass sie die guten Beziehungen zu Pillington wiederherstellen würde. Gleich am nächsten Morgen kam der Angriff. Die Tiere waren gerade beim Frühstück, als die Aufpasser mit der Nachricht hereinkamen, dass Frederick und seine Gefolgsleute bereits durch das 5-gliedrige Tor gekommen waren. Mutig stürmten die Tiere ihnen entgegen. Aber dieses Mal würden sie keinen so leichten Sieg erringen wie bei der Schlacht um den Kuhstall. Es waren 15 Männer mit einem 50 Gewehren und sie eröffneten das Feuer, sobald sie sich auf 50 Meter genähert hatten. Die Tiere waren den schrecklichen Explosionen und den stechenden Kugeln nicht gewachsen und trotz der Bemühungen von Napoleon und Boxer, sie zu sammeln, wurden sie bald zurückgetrieben. Einige von ihnen waren bereits verwundet. Sie flüchteten sich in die Wirtschaftsgebäude und spähten vorsichtig aus Ritzen und Löchern. Die gesamte große Weide, einschließlich der Mühle, war in der Hand des Feindes. Für den Moment schien selbst Napoleon ratlos zu sein. Er schritt wortlos auf und ab, der Schweif starr und zuckend. Wehmütige Blicke wurden in Richtung Foxwood geworfen. Wenn Pillington und seine Männer ihnen helfen würden, könnte der Sieg noch gelingen. Doch in diesem Moment kehrten die 4 Tauben, die am Vortag ausgesandt worden waren, zurück, und eine von ihnen trug einen Zettel von Pillington bei sich. Darauf waren mit Bleistift die Worte geschrieben: »Geschieht dir recht!« Inzwischen waren Frederick und seine Männer in der Nähe der Windmühle stehen geblieben. Die Tiere beobachteten sie und ein Gemurmel des Entsetzens ging um. 2 der Männer hatten ein Brecheisen und einen Vorschlaghammer hervorgeholt. Sie hatten vor, die Windmühle zu zerstören. »Unmöglich«, rief Napoleon. »Dafür haben wir die Mauern viel zu dick gebaut. Sie können sie nicht in einer Woche niederreißen. Nur Mut, Kameraden!« Aber Benjamin beobachtete aufmerksam die Bewegungen der Männer. Die beiden mit dem Hammer und dem Brecheisen bohrten ein Loch in der Nähe des Sockels der Windmühle. Langsam und fast amüsiert nickte Benjamin mit seiner langen Schnauze. »Das dachte ich mir schon«, sagte er. »Siehst du nicht, was sie tun? Gleich werden sie Sprengpulver in das Loch schütten.« Erschrocken warteten die Tiere ab. Es war jetzt unmöglich, sich aus dem Schutz der Gebäude herauszuwagen. Nach ein paar Minuten sah man die Männer in alle Richtungen rennen. Dann gab es ein ohrenbetäubendes Dröhnen. Die Tauben wirbelten durch die Luft und alle Tiere außer Napoleon warfen sich auf den Bauch und verbargen ihre Gesichter. Als sie wieder aufstanden, hing dort, wo die Windmühle gestanden hatte, eine riesige schwarze Rauchwolke. Langsam trieb der Wind sie fort. Die Windmühle hatte aufgehört zu existieren. Bei diesem Anblick kehrte der Mut der Tiere zurück. Die Angst und die Verzweiflung, die sie noch vor einem Augenblick empfunden hatten, wurde von ihrer Wut über die abscheuliche, verachtenswerte Tat verdrängt. Ein mächtiger Schrei nach Rache erhob sich und ohne auf weitere Befehle zu warten, stürmten sie in einem Schwarm los und gingen direkt auf den Feind zu. Diesmal achteten sie nicht auf die grausamen Kugeln, die wie Hagel über sie hinwegfegten. Es war ein wilder, erbitterter Kampf. Die Männer schossen immer wieder und schlugen mit ihren Stöcken und traten mit ihren schweren Stiefeln zu, wenn die Tiere sich ihnen näherten. Eine Kuh, drei Schafe und zwei Gänse wurden getötet. Und fast alle wurden verwundet. Sogar Napoleon, der das Kommando von hinten führte, wurde von einer Gewehrkugel an der Schweifspitze getroffen. Aber auch die Männer kamen nicht ungeschoren davon. Drei von ihnen wurden durch Hiebe von Boxers Hufen der Kopf gebrochen, ein anderer wurde von einem Kuhhorn in den Bauch gestochen, einem anderen wurde von Jesse und Bluebell fast die Hose heruntergerissen. Und als die neun Hunde von Napoleons eigener Leibwache, die er angewiesen hatte, im Schutz der Hecke einen Umweg zu machen, plötzlich an der Flanke der Männer auftauchten und sie wild anbellten, überkam sie Panik. Sie sahen, dass sie Gefahr liefen, umzingelt zu werden. Frederick rief seinen Männern zu, sie sollten abhauen, solange es noch ginge, und im nächsten Moment rannte der feige Feind um sein Leben. Die Tiere verfolgten sie bis zum Fuße des Feldes und versetzten ihnen ein paar letzte Tritte, als sie sich durch die Dornenhecke zwängten. Sie hatten gewonnen, aber sie waren entkräftet und bluteten. Langsam humpelten sie zurück zum Hof. Der Anblick ihrer toten Kameraden, die im Gras lagen, rührte einige von ihnen zu Tränen. Und eine Weile blieben sie in trauriger Stille an der Stelle stehen, wo einst die Windmühle gestanden hatte. Ja, sie war weg. Praktisch die kleinste Spur ihrer Arbeit war verschwunden. Sogar das Fundament war teilweise zerstört. Und beim Wiederaufbau konnten sie diesmal nicht wie früher die gebrochenen Steine verwenden. Diesmal waren auch die Steine nicht mehr zu gebrauchen. Die Wucht der Explosion hatte sie über hunderte von Metern weit geschleudert. Es war, als hätte es die Windmühle nie gegeben. Als sie sich dem Bauernhof näherten, kam Squealer, der während des Kampfes unerklärlicherweise abwesend gewesen war, schwanzwedelnd und zufriedenstrahlend auf sie zugehüpft. Da hörten die Tiere aus der Richtung der Farmgebäude das feierliche Dröhnen des Gewehrs. »Wozu schießt das Gewehr?« fragte Boxer. »Um unseren Sieg zu feiern«, rief Squealer. »Welchen Sieg?« fragte Boxer. Seine Knie bluteten. Er hatte ein Hufeisen verloren und einen Huf gespalten, und ein Dutzend Kugeln steckten in seinem Hinterbein. »Welcher Sieg, Kameraden? Haben wir den Feind nicht von unserem Boden vertrieben, dem heiligen Boden der Farm der Tiere?« »Aber Sie haben die Windmühle zerstört, und wir haben 2 Jahre lang daran gearbeitet.« »Was soll's? Wir werden eine andere Windmühle bauen. Wir werden 6 Windmühlen bauen, wenn wir Lust dazu haben. Du verstehst nicht, Genosse, was für ein gewaltiges Werk wir vollbracht haben. Der Feind hat genau diesen Boden besetzt, auf dem wir stehen. Und jetzt, dank der Führung des Genossen Napoleon, haben wir jeden Zentimeter davon zurückerobert.« »Dann haben wir zurückgewonnen, was wir vorher hatten«, sagte Boxer. »Das ist unser Sieg«, sagte Squealer. Sie humpelten in den Hof. Die Kugeln unter der Haut von Boxers Bein schmerzten. Er hatte die schwere Arbeit vor sich, die Windmühle von Grund auf wieder aufzubauen, und in seiner Fantasie wappnete er sich bereits für diese Aufgabe. Doch zum ersten Mal kam ihm in den Sinn, dass er 11 Jahre alt war und dass seine großen Muskeln vielleicht nicht mehr ganz das waren, was sie einmal gewesen waren. Aber als die Tiere die grüne Fahne wehen sahen und den Schuss der Kanone hörten, insgesamt wurde 7-mal geschossen, und als sie die Rede Napoleons hörten, in der er sie zu ihrem Vorgehen beglückwünschte, kam es ihnen doch so vor, als hätten sie einen großen Sieg errungen. Die in der Schlacht getöteten Tiere erhielten ein feierliches Begräbnis. Boxer und Clover zogen den Wagen, der als Leichenwagen diente, und Napoleon selbst schritt an der Spitze des Zuges. 2 ganze Tage lang wurde gefeiert. Es wurden Lieder gesungen, Reden gehalten und weitere Schüsse abgefeuert, und jedes Tier bekam einen Apfel geschenkt, jeder Vogel 2 Unzen Mais und jeder Hund 3 Kekse. Es wurde bekannt gegeben, dass die Schlacht als Schlacht an der Windmühle bezeichnet werden würde und dass Napoleon einen neuen Orden, den Orden des Grünen Banners, gestiftet hatte, den er sich selbst verliehen hatte. Im allgemeinen Jubel geriet die unglückliche Affäre um die Geldscheine in Vergessenheit. Einige Tage später stießen die Schweine im Keller des Bauernhauses auf eine Kiste mit Whisky. Sie war übersehen worden, als das Haus bezogen worden war. In dieser Nacht ertönte aus dem Bauernhaus lauter Gesang, in den sich zur Überraschung aller die Klänge von Tiere von England mischten. Gegen 9:30 sah man deutlich, wie Napoleon, der eine alte Melone von Mr. Jones trug, aus der Hintertür kam, schnell über den Hof galoppierte und wieder im Haus verschwand. Doch am Morgen herrschte eine tiefe Stille im Bauernhaus. Kein einziges Schwein schien sich zu rühren. Es war fast 9 Uhr, als Squealer auftauchte. Er ging langsam und niedergeschlagen, mit trüben Augen und schlaff herabhängendem Schweif, und er machte den Eindruck, als sei er schwer krank. Er rief die Tiere zusammen und teilte ihnen mit, dass er eine schreckliche Nachricht zu überbringen habe. Genosse Napoleon lag im Sterben. Ein Wehgeschrei ertönte. Vor den Türen des Bauernhauses wurde Stroh ausgebreitet und die Tiere gingen auf Zehenspitzen. Mit Tränen in den Augen fragten sie sich gegenseitig, was sie tun sollten, wenn ihnen ihr Anführer weggenommen würde. Es ging das Gerücht um, dass Snowball es doch geschafft hatte, Gift in Napoleons Futter zu mischen. Um 11 Uhr kam Squealer heraus, um eine weitere Ankündigung zu machen. Als seine letzte Tat auf Erden hatte Genosse Napoleon ein feierliches Dekret verkündet. Alkoholgenuss sollte mit dem Tod bestraft werden. Am Abend schien es Napoleon jedoch etwas besser zu gehen, und am nächsten Morgen konnte Squealer mitteilen, dass er sich auf dem Weg der Besserung befand. Am Abend dieses Tages war Napoleon wieder bei der Arbeit, und am nächsten Tag erfuhr man, dass er Whymper angewiesen hatte, in Willington einige Broschüren über das Brauen und Destillieren zu kaufen. Eine Woche später ordnete Napoleon an, dass die kleine Koppel jenseits des Obstgartens, die zuvor als Weide für arbeitsunfähige Tiere vorgesehen war, umgepflügt werden sollte. Es hieß, die Weide sei erschöpft und müsse neu eingesät werden. Doch bald wurde bekannt, dass Napoleon beabsichtigte, sie mit Gerste einzusäen. Um diese Zeit ereignete sich ein seltsamer Vorfall, den kaum jemand verstehen konnte. Eines Nachts, gegen 12 Uhr, gab es einen lauten Knall im Hof und die Tiere stürmten aus ihren Ställen. Es war eine mondhelle Nacht. Am Fuß der Stirnwand der großen Scheune, wo die 7 Gebote geschrieben standen, lag eine in 2 Teilen zerbrochene Leiter. Squealer, der vorübergehend benommen war, lag daneben, und ganz in der Nähe befand sich eine Laterne, ein Pinsel und ein umgestoßener Topf mit weißer Farbe. Die Hunde bildeten sofort einen Ring um Squealer und begleiteten ihn, als er wieder laufen konnte, zurück zum Bauernhaus. Keines der Tiere konnte sich einen Reim darauf machen, was das zu bedeuten hatte, außer dem alten Benjamin, der wissend mit der Schnauze nickte und zu verstehen schien, aber nichts sagen wollte. Als Muriel einige Tage später die 7 Gebote vorlas, bemerkte sie, dass es noch ein weiteres gab, das sich die Tiere falsch gemerkt hatten. Sie hatten gedacht, das 5. Gebot lautete, kein Tier soll Alkohol trinken. Aber sie hatten 2 Worte vergessen. Eigentlich lautete das Gebot, kein Tier soll Alkohol trinken im Übermaß. 9. Kapitel. Die Heilung von Boxers gespaltenem Huf dauerte lange. Sie hatten am Tag nach der Siegesfeier mit dem Wiederaufbau der Windmühle begonnen. Boxer weigerte sich, auch nur einen Tag freizunehmen, und legte Wert darauf, dass man ihm seine Schmerzen nicht ansah. Abends gestand er Clover insgeheim, dass der Fuß ihm große Sorgen bereitete. Clover behandelte den Huf mit Umschlägen aus Kräutern, die sie durch Kauen zubereitete, und sowohl sie als auch Benjamin ermahnten Boxer, weniger hart zu arbeiten. »Die Lunge eines Pferdes hält nicht ewig«, sagten sie zu ihm. Aber Boxer wollte nicht hören. Er hatte, wie er sagte, nur noch ein einziges echtes Ziel, die Windmühle in Gang zu bringen, bevor er das Rentenalter erreichte. Zu Beginn, als die Gesetze der Farm der Tiere formuliert wurden, war das Renteneintrittsalter für Pferde und Schweine auf 12, für Kühe auf 14, für Hunde auf 9, für Schafe auf 7 und für Hühner und Gänse auf 5 Jahre festgelegt worden. Es wurden großzügige Altersrenten vereinbart. Noch kein Tier war tatsächlich in Rente gegangen, aber in letzter Zeit wurde das Thema immer häufiger diskutiert. Nachdem das kleine Feld jenseits des Obstgartens für den Gerstenanbau freigegeben worden war, wurde gemunkelt, dass eine Ecke der großen Weide abgezäumt und zu einem Weideplatz für pensionierte Tiere gemacht werden sollte. Für ein Pferd, so hieß es, würde die Rente 5 Pfund Mais pro Tag und im Winter 15 Pfund Heu betragen, mit einer Karotte oder vielleicht einem Apfel an Feiertagen. Boxers 12. Geburtstag stand im Spätsommer des folgenden Jahres an. Inzwischen war das Leben hart. Der Winter war so kalt wie der letzte und das Futter war noch knapper. Wieder einmal wurden alle Rationen gekürzt, außer die der Schweine und der Hunde. Eine zu starre Gleichheit bei den Rationen, erklärte Squealer, hätte den Grundsätzen des Animalismus widersprochen. Auf jeden Fall fiel es ihm nicht schwer, den anderen Tieren zu beweisen, dass es ihnen in Wirklichkeit nicht an Nahrung mangelte, wie es auch immer aussehen mochte. Sicherlich hatte man vorläufig eine Anpassung der Rationen für notwendig befunden. Squealer sprach immer von einer Anpassung, nie von einer Kürzung, aber im Vergleich zu den Tagen von Jones war die Verbesserung enorm. Mit schriller, schneller Stimme las er die Zahlen vor und bewies ihnen im Detail, dass sie mehr Hafer, mehr Heu und mehr Rüben hatten als zu Jones' Zeiten, dass sie kürzer arbeiteten, dass ihr Trinkwasser von besserer Qualität war, dass sie länger lebten, dass ein größerer Teil ihrer Jungen das Säuglingsalter überlebten, dass sie mehr Stroh in ihren Ställen hatten und weniger unter Flöhen litten. Die Tiere glaubten jedes Wort davon. Die Wahrheit ist, dass Jones und alles, wofür er stand, fast aus ihrem Gedächtnis verschwunden war. Sie wussten, dass das Leben heutzutage hart und karg war, dass sie oft hungrig waren und oft froren und dass sie meistens arbeiteten, wenn sie nicht schliefen. Aber zweifellos war es früher noch schlimmer gewesen. Sie waren froh, das zu glauben. Außerdem waren sie damals Sklaven gewesen und jetzt waren sie frei. Und das machte einen großen Unterschied, wie Squealer nicht versäumte zu betonen. Es gab jetzt viel mehr Mäuler zu stopfen. Im Herbst hatten die 4 Sauen alle gleichzeitig geworfen und zusammen 31 Jungschweine zur Welt gebracht. Die Jungschweine waren gescheckt und da Napoleon das einzige Wildschwein auf dem Hof war, konnte man ihre Abstammung erraten. Es wurde angekündigt, dass später, wenn Ziegel und Holz gekauft worden waren, ein Schulzimmer im Garten des Bauernhauses gebaut werden sollte. In der Zwischenzeit wurden die jungen Schweine von Napoleon selbst in der Küche des Bauernhauses unterrichtet. Sie hatten ihren Auslauf im Garten und wurden davon abgehalten, mit den anderen Jungtieren zu spielen. Zu dieser Zeit wurde auch die Regel aufgestellt, dass, wenn sich ein Schwein und ein anderes Tier auf dem Weg begegnen, das andere Tier beiseite treten muss und dass alle Schweine, egal welchen Grades, das Privileg haben, sonntags grüne Bänder am Schwanz zu tragen. Der Hof hatte ein recht erfolgreiches Jahr hinter sich, aber es fehlte immer noch an Geld. Es mussten Ziegel, Sand und Kalk für das Schulzimmer gekauft werden und auch für die Maschinen für die Windmühle musste wieder gespart werden. Dann gab es noch Lampenöl und Kerzen für das Haus, Zucker für Napoleons eigenen Tisch, er verbot ihn den anderen Schweinen, weil er sie fett machte, und all die üblichen Ersatzartikel wie Werkzeuge, Nägel, Schnur, Kohle, Draht, Alteisen und Hundekuchen. Ein Teil des Heus und ein Teil der Kartoffelernte wurden verkauft, und der Vertrag über die Lieferung von Eiern wurde auf 600 Stück pro Woche erhöht, so dass bei den Hühnern in diesem Jahr kaum genug Küken schlüpften, um ihre Zahl auf demselben Niveau zu halten. Die im Dezember gekürzten Rationen wurden im Februar noch einmal reduziert und um Öl zu sparen, wurden Laternen in den Ställen verboten. Aber die Schweine schienen sich wohl zu fühlen und nahmen sogar zu. Eines Nachmittags, Ende Februar, wehte ein warmer, satter, appetitanregender Geruch über den Hof, wie ihn die Tiere noch nie zuvor gerochen hatten, und zwar aus dem kleinen Sudhaus, das zu Jones Zeiten stillgelegt worden war und hinter der Küche stand. Jemand sagte, es sei der Geruch von kochender Gerste. Die Tiere schnupperten hungrig an der Luft und fragten sich, ob ein warmer Brei für ihr Abendessen vorbereitet wurde. Aber es gab keinen warmen Brei, und am folgenden Sonntag wurde verkündet, dass von nun an alle Gerste für die Schweine reserviert sei. Das Feld jenseits des Obstgartens war bereits mit Gerste eingesät worden. Und bald sickerte die Nachricht durch, dass jedes Schwein nun täglich eine Ration von einem halben Liter Bier erhielt, wobei eine halbe Gallone für Napoleon selbst bestimmt war, die ihm immer in der Crown Derby Suppenschüssel serviert wurde. Aber wenn es auch Entbehrungen gab, so wurden diese doch zum Teil dadurch ausgeglichen, dass das Leben heute eine größere Würde besaß als zuvor. Es gab mehr Lieder, mehr Reden, mehr Umzüge. Napoleon hatte angeordnet, dass einmal pro Woche eine sogenannte Spontan-Demonstration abgehalten werden sollte, um die Kämpfe und Triumphe der Farm der Tiere zu feiern. Zur festgesetzten Zeit verließen die Tiere ihre Arbeit und marschierten in militärischer Formation um das Gelände des Bauernhofs, angeführt von den Schweinen, dann von den Pferden, den Kühen, den Schafen und dem Federvieh. Die Hunde flankierten den Zug und an der Spitze marschierte der schwarze Hahn von Napoleon. Boxer und Clover trugen immer eine grüne Fahne mit dem Huf und dem Horn und der Aufschrift »Es lebe der Genosse Napoleon«. Danach wurden Gedichte zu Ehren Napoleons vorgetragen. Squealer hielt eine Rede über die neuesten Fortschritte in der Nahrungsmittelproduktion und gelegentlich wurde ein Schuss aus der Kanone abgefeuert. Die Schafe waren die größten Anhänger der spontanen Demonstration, und wenn sich jemand beklagte, wie es einige Tiere manchmal taten, wenn keine Schweine oder Hunde in der Nähe waren, dass sie Zeitverschwendung und viel Herumstehen in der Kälte bedeuteten, waren die Schafe sicher, ihn mit einem gewaltigen Blögen zum Schweigen zu bringen. »Vier Beine gut, zwei Beine schlecht!« Aber im Großen und Ganzen genossen die Tiere diese Feste. Sie fanden es tröstlich, daran erinnert zu werden, dass sie wirklich ihre eigenen Herren waren und dass die Arbeit, die sie verrichteten, zu ihrem eigenen Nutzen war. So konnten sie bei den Liedern, den Umzügen, Squealers Zahlenlisten, dem Kanonendonner, dem Krähen des Hahns und dem Flattern der Fahne vergessen, dass ihre Bäuche leer waren, zumindest einen Teil der Zeit. Im April wurde die Farm der Tiere als Republik ausgerufen und es musste ein Präsident gewählt werden. Es gab nur einen Kandidaten, Napoleon, der einstimmig gewählt wurde. Am selben Tag wurde bekannt gegeben, dass neue Dokumente entdeckt worden waren, die weitere Details über Snowballs Komplizenschaft mit Jones enthüllten. Es stellte sich heraus, dass Snowball nicht, wie die Tiere zuvor angenommen hatten, lediglich versucht hatte, die Schlacht um den Kuhstall durch eine List zu verlieren, sondern dass er offen auf der Seite von Jones gekämpft hatte. Er war sogar der Anführer der menschlichen Streitkräfte gewesen und mit den Worten »Es lebe die Menschheit« in die Schlacht gezogen. Die Wunden auf Snowballs Rücken, die einige der Tiere noch zu sehen glaubten, waren von Napoleons Zähnen verursacht worden. Mitten im Sommer tauchte Moses, der Rabe, nach mehrjähriger Abwesenheit plötzlich wieder auf dem Hof auf. Er war ganz unverändert, arbeitete immer noch nicht und redete wie immer über den Zuckerhutberg. Er hockte auf einem Baumstumpf, schlug mit seinen schwarzen Flügeln und sprach zu jeder Stunde mit denen, die zuhören wollten. »Dort oben, Kameraden«, sagte er feierlich und zeigte mit seinem großen Schnabel zum Himmel, »dort oben, auf der anderen Seite der dunklen Wolke, die ihr sehen könnt, dort liegt Der Zuckerhutberg, das glückliche Land, in dem wir armen Tiere uns für immer von unserer Arbeit erholen werden. Er behauptete sogar, auf einem seiner Höhenflüge dort gewesen zu sein und die ewigen Kleefelder, den Leinkuchen und den Würfelzucker an den Hecken gesehen zu haben. Viele der Tiere glaubten ihn. Ihr jetziges Leben, so überlegten sie, war hungrig und mühsam. War es da nicht richtig und gerecht, dass es irgendwo anders eine bessere Welt gab? Die Einstellung der Schweine gegenüber Moses war schwer zu bestimmen. Sie erklärten alle verächtlich, dass seine Geschichten über den Zuckerhutberg Lügen seien, und dennoch erlaubten sie ihm, auf dem Hof zu bleiben, ohne zu arbeiten, und gaben ihm einen halben Liter Bier pro Tag. Nachdem sein Huf verheilt war, arbeitete Boxer härter als je zuvor. In jenem Jahr arbeiteten alle Tiere wie Sklaven. Neben der normalen Arbeit auf dem Hof und dem Wiederaufbau der Windmühle wurde im März mit dem Schulbetrieb für die jungen Schweine begonnen. Manchmal waren die langen Arbeitsstunden bei unzureichender Ernährung schwer zu ertragen. Aber Boxer ließ sich nicht beirren. Nichts, was er sagte oder tat, deutete darauf hin, dass er nicht mehr so stark war wie früher. Nur sein Äußeres war ein wenig verändert. Sein Fell glänzte nicht mehr so stark wie früher und seine großen Hüften schienen geschrumpft zu sein. Die anderen sagten, Boxer wird wieder zunehmen, wenn das Gras im Frühling wächst, aber der Frühling kam und Boxer wurde nicht dicker. Manchmal, wenn er am Abhang, der zum oberen Ende des Steinbruchs führte, seine Muskeln gegen das Gewicht eines riesigen Felsbrockens stemmte, schien es, als hielte ihn nichts auf den Beinen, außer dem Willen weiterzumachen. In solchen Momenten sah man seine Lippen die Worte »Ich werde härter arbeiten« formen. Er hatte keine Stimme mehr. Wieder einmal ermahnten ihn Clover und Benjamin, auf seine Gesundheit zu achten, aber Boxer beachtete sie nicht. Sein 12. Geburtstag rückte näher. Es war ihm egal, was passierte, solange er bis zu seiner Rente ein gutes Steinlager anhäufte. Eines späten Abends im Sommer machte plötzlich ein Gerücht die Runde, dass Boxer etwas zugestoßen war. Er war allein losgezogen, um eine Ladung Steine zur Windmühle zu schleppen. Und tatsächlich, das Gerücht war wahr. Ein paar Minuten später kamen zwei Tauben mit der Nachricht herein, »Boxer ist gestürzt, er liegt auf der Seite und kann nicht mehr aufstehen.« Etwa die Hälfte der Tiere auf dem Hof eilte zur Anhöhe, auf der die Windmühle stand. Dort lag Boxer zwischen den Wellen des Karrens mit ausgestrecktem Hals, unfähig, auch nur den Kopf zu heben. Seine Augen waren glasig, seine Flanken schweißverschmiert. Ein dünner Strom von Blut war aus seinem Mund gesickert. Clover sank neben ihm auf die Knie. »Boxer«, rief sie, »wie geht es dir?« »Es ist meine Lunge«, sagte Boxer mit schwacher Stimme. »Es ist nicht schlimm. Ich denke, du wirst die Windmühle auch ohne mich fertigstellen können. Es hat sich ein ziemlich guter Vorrat an Steinen angesammelt. Ich hatte nur noch einen Monat vor mir. Um die Wahrheit zu sagen, ich hatte mich schon auf meinen Ruhestand gefreut. Und da Benjamin auch älter wird, kann er vielleicht zur gleichen Zeit in den Ruhestand gehen und mir zur Seite stehen.« »Wir müssen Hilfe holen«, sagte Clover. »Lauft und sagt Squealer, was passiert ist.« Alle anderen Tiere rannten sofort zum Bauernhaus zurück, um Squealer die Nachricht zu überbringen. Nur Clover blieb zurück und Benjamin, der sich an Boxers Seite legte und ohne zu sprechen mit seinem langen Schweif die Fliegen von ihm fernhielt. Nach etwa einer Viertelstunde erschien Squealer voller Mitgefühl und Sorge. Er sagte, Genosse Napoleon habe mit tiefstem Bedauern von diesem Unglück eines der teuersten Arbeiter auf der Farm erfahren und sei bereits dabei, Vorkehrungen zu treffen, um Boxer zur Behandlung in das Krankenhaus von Willington zu schicken. Die Tiere fühlten sich dabei ein wenig unwohl. Außer Molly und Snowball hatte noch nie ein anderes Tier die Farm verlassen und es gefiel ihnen nicht, ihren kranken Kameraden in den Händen von Menschen zu sehen. Squealer konnte sie jedoch leicht davon überzeugen, dass der Tierarzt in Willington Boxers Fall zufriedenstellender behandeln konnte als auf dem Bauernhof. Etwa eine halbe Stunde später, als Boxer sich einigermaßen erholt hatte, wurde er mit Mühe auf die Beine gestellt und humpelte zurück in seinen Stall, wo Clover und Benjamin ein gutes Strohbett für ihn vorbereitet hatten. In den nächsten 2 Tagen blieb Boxer in seinem Stall. Die Schweine hatten eine große Flasche mit rosafarbener Medizin geschickt, die sie in der Hausapotheke im Badezimmer gefunden hatten, und Clover verabreichte sie Boxer 2-mal täglich nach den Mahlzeiten. Abends lag sie in seinem Stall und sprach mit ihm, während Benjamin ihm die Fliegen vom Leib hielt. Boxer beteuerte, es tue ihm nicht leid, was geschehen war. Wenn er sich gut erholte, konnte er damit rechnen, noch 3 Jahre zu leben, und er freute sich auf die friedlichen Tage, die er in der Ecke der großen Weide verbringen würde. Es würde das erste Mal sein, dass er Muße hatte zu studieren und seinen Verstand zu schulen. Er hatte vor, den Rest seines Lebens dem Erlernen der restlichen 22 Buchstaben des Alphabets zu widmen, sagte er. Benjamin und Clover konnten jedoch nur nach Feierabend mit Boxer zusammen sein, und es war mitten am Tag, als der Transporter kam, um ihn abzuholen. Die Tiere waren gerade dabei, unter der Aufsicht eines Schweins Rüben zu jäten, als sie zu ihrem Erstaunen sahen, wie Benjamin mit lautem Gebrüll aus der Richtung der Stallungen herangaloppierte. Es war das erste Mal, dass sie Benjamin aufgeregt sahen. Ja, es war sogar das erste Mal, dass jemand ihn galoppieren sah. »Schnell, schnell«, rief er. »Kommt sofort! Sie bringen Boxer weg!« Ohne auf die Befehle des Schweins zu warten, brachen die Tiere ihre Arbeit ab und rannten zurück zu den Stallungen. Und tatsächlich, auf dem Hof stand ein großer, geschlossener Lieferwagen, gezogen von 2 Pferden, mit einem Schriftzug an der Seite und einem verschlagen aussehenden Mann mit einer tief sitzenden Melone auf dem Fahrersitz. Der Stall von Boxer war leer. Die Tiere drängten sich um den Wagen. »Auf Wiedersehen, Boxer«, riefen sie im Chor. »Auf Wiedersehen!« »Dummköpfe, Dummköpfe«, rief Benjamin, tänzelte um sie herum und stampfte mit seinen kleinen Hufen auf die Erde. »Dummköpfe, seht ihr nicht, was auf der Seite des Wagens steht?« Das ließ die Tiere innehalten, und es entstand eine Stille. Muriel begann, die Worte zu buchstabieren. Doch Benjamin schob sie beiseite und las inmitten einer tödlichen Stille vor: Alfred Simmons, Pferdeschlachter und Leimkocher, Willington, Händler von Häuten und Knochenmehl, Kennels Supplied. Versteht ihr nicht, was das bedeutet? Sie bringen Boxer zum Abdecker! Ein Schrei des Entsetzens ertönte von allen Tieren. In diesem Moment trieb der Mann in der Box seine Pferde an und der Wagen verließ den Hof in einem flotten Trab. Alle Tiere folgten und schrien laut Hals. Clover drängte sich an die Spitze. Der Wagen nahm an Fahrt auf. Clover versuchte, ihre kräftigen Glieder zu einem Galopp zu bewegen und schaffte es. »Boxer«, rief sie, »Boxer, Boxer, Boxer«. Und genau in diesem Moment, als hätte er den Aufruhr draußen gehört, erschien Boxers Gesicht mit dem weißen Streifen auf der Nase an dem kleinen Fenster im hinteren Teil des Wagens. »Boxer«, rief Clover mit schrecklicher Stimme, »Boxer, steig aus, steig schnell aus, sie fahren dich in den Tod.« Alle Tiere stimmten in den Ruf ein, »Steig aus, Boxer, steig aus!« Aber der Wagen hatte bereits an Fahrt gewonnen und entfernte sich von ihnen. Es war ungewiss, ob Boxer verstanden hatte, was Clover gesagt hatte. Aber einen Moment später verschwand sein Gesicht aus dem Fenster und im Inneren des Wagens war ein gewaltiges Hufgetrampel zu hören. Er versuchte, sich den Weg nach draußen zu bahnen. Es gab eine Zeit, da hätten ein paar Tritte von Boxers Hufen den Lieferwagen zu Kleinholz zertrümmert. Aber leider hatte ihn seine Kraft verlassen, und nach wenigen Augenblicken wurde das Trommeln der Hufe schwächer und verstummte. Verzweifelt riefen die Tiere den beiden Pferden, die den Wagen zogen, zu, sie sollten anhalten. »Kameraden! Kameraden!« riefen sie. »Nehmt nicht euren eigenen Bruder mit in den Tod!« Aber die dummen Tiere, die zu unwissend waren, um zu begreifen, was vor sich ging, stellten nur ihre Ohren auf und beschleunigten ihren Schritt. Boxers Gesicht tauchte nicht mehr am Fenster auf. Zu spät dachte jemand daran, vorauszurennen und das fünfgliedrige Tor zu schließen. Aber im nächsten Moment war der Wagen hindurch und verschwand schnell auf der Straße. Boxer wurde nie wieder gesehen. 3 Tage später wurde bekannt gegeben, dass er im Krankenhaus von Willington gestorben war, obwohl er jede erdenkliche Behandlung erhalten hatte, die ein Pferd haben kann. Squealer kam, um den anderen die Nachricht mitzuteilen. Er war, wie er sagte, in Boxers letzten Stunden dabei gewesen. »Es war der ergreifendste Augenblick, den ich je gesehen habe«, sagte Squealer, hob seinen Traber und wischte sich eine Träne weg. »Ich war bis zum Schluss an seinem Bett. Und am Ende, als er fast zu schwach war, um zu sprechen, flüsterte er mir ins Ohr, dass sein einziger Kummer darin bestand, dass er gestorben war, bevor die Windmühle fertig war. »Vorwärts, Kameraden«, flüsterte er, »vorwärts im Namen der Rebellion. Es lebe die Farm der Tiere. Lang lebe Genosse Napoleon. Napoleon hat immer recht.« Das waren seine allerletzten Worte, Genossen. Hier änderte sich Squealers Haltung plötzlich. Er verstummte für einen Moment und seine kleinen Augen warfen misstrauische Blicke von einer Seite zur anderen, bevor er fortfuhr. Es sei ihm zu Ohren gekommen, sagte er, dass zum Zeitpunkt von Boxers Abreise ein dummes und böses Gerücht im Umlauf gewesen sei. Einigen der Tiere war aufgefallen, dass der Lieferwagen, mit dem Boxer abtransportiert wurde, die Aufschrift »Pferdeschlachter« trug, und sie waren zu dem Schluss gekommen, dass Boxer zum Abdecker gebracht werden sollte. »Es war fast unglaublich«, sagte Squealer, »dass ein Tier so dumm sein konnte.« »Sicherlich«, rief er entrüstet, wedelte mit dem Schwanz und hüpfte von einer Seite zur anderen, »sicherlich kannten sie ihren geliebten Anführer, Genosse Napoleon, besser als das.« Aber die Erklärung war eigentlich ganz einfach. Der Wagen hatte früher dem Abdecker gehört und war von dem Tierarzt gekauft worden, der den alten Namen noch nicht übermalt hatte. So war der Irrtum zustande gekommen. Die Tiere waren sehr erleichtert, dies zu hören. Und als Squealer weitere anschauliche Einzelheiten über Boxers Sterbebett, die bewundernswerte Pflege, die er erhalten hatte, und die teuren Medikamente, die Napoleon ohne Rücksicht auf die Kosten bezahlt hatte, erzählte, verschwanden ihre letzten Zweifel und die Trauer über den Tod ihres Kameraden wurde durch den Gedanken gemildert, dass er wenigstens glücklich gestorben war. Napoleon selbst erschien am folgenden Sonntagmorgen zu der Versammlung und hielt eine kurze Ansprache zu Ehren Boxers. Er sagte, dass es nicht möglich gewesen sei, die sterblichen Überreste des toten Kameraden zurückzubringen, um sie auf dem Hof zu bestatten. Aber er habe angeordnet, dass ein großer Kranz aus den Lorbeeren im Garten des Hofes angefertigt und auf Boxers Grab gelegt werden sollte. Und in ein paar Tagen wollten die Schweine ein Gedenkbankett zu Boxers Ehren geben. Napoleon beendete seine Rede mit einer Erinnerung an die beiden Lieblingssprüche von Boxer. »Ich werde härter arbeiten« und »Genosse Napoleon hat immer recht«, Maximen, die sich jedes Tier zu eigen machen solle. Am Tag des Festmahls fuhr ein Lieferwagen eines Lebensmittelhändlers aus Willington vor und lieferte eine große Holzkiste am Bauernhaus ab. In dieser Nacht ertönte lauter Gesang, gefolgt von etwas, das wie ein heftiger Streit klang und gegen 11 Uhr mit einem gewaltigen Klirren von Glas endete. Am nächsten Tag rührte sich bis zum Mittag niemand im Bauernhaus und es sprach sich herum, dass die Schweine sich irgendwoher das Geld für eine weitere Kiste Whisky besorgt hatten. 10. Kapitel. Jahre vergingen. Die Jahreszeiten kamen und gingen, das kurze Leben der Tiere verflog. Es kam eine Zeit, in der sich niemand mehr an die alten Tage vor der Rebellion erinnerte, außer Clover, Benjamin, Moses, dem Raben und einigen Schweinen. Muriel war tot. Bluebell, Jessie und Pinscher waren ebenfalls gestorben, Auch Jones war tot. Er war in einem Heim für Trunkenbolde in einem anderen Teil des Landes gestorben. Snowball war vergessen. Boxer war vergessen, außer von den wenigen, die ihn gekannt hatten. Clover war jetzt eine alte, kräftige Stute, steif in den Gelenken und mit einer Tendenz zu entzündeten Augen. Sie war 2 Jahre über das Rentenalter hinaus, aber eigentlich hatte sich noch nie ein Tier wirklich zur Ruhe gesetzt. Die Überlegung, eine Ecke der Weide für überalterte Tiere zu reservieren, war längst vom Tisch. Napoleon war jetzt ein ausgewachsenes Wildschwein von 24 Zentnern. Squealer war so fett, dass er nur noch mit Mühe aus den Augen sehen konnte. Nur der alte Benjamin war noch genauso wie früher, nur etwas grauer um die Schnauze und seit Boxers Tod mürrischer und wortkarger denn je. Es gab jetzt viel mehr Tiere auf dem Hof, obwohl der Zuwachs nicht so groß war, wie man es in früheren Jahren erwartet hatte. Viele Tiere waren geboren worden, für die die Rebellion nur eine schwache, mündliche, überlieferte Erinnerung war, und andere waren gekauft worden, die vor ihrer Ankunft noch nie etwas von einer solchen Sache gehört hatten. Neben Clover besaß der Hof jetzt 3 Pferde. Es waren gute, aufrechte Tiere, willige Arbeiter und gute Kameraden, aber sehr dumm. Keines von ihnen war in der Lage, das Alphabet über den Buchstaben B hinaus zu erlernen. Sie akzeptierten alles, was man ihnen über die Rebellion und die Grundsätze des Animalismus erzählte, vor allem von Clover, von der sie einen fast kindlichen Respekt hatten. Aber es war zweifelhaft, ob sie viel davon verstanden. Der Hof war jetzt wohlhabender und besser organisiert. Er war sogar um 2 Felder erweitert worden, die man von Herrn Pillington gekauft hatte. Die Windmühle war endlich erfolgreich fertiggestellt worden und der Hof besaß eine eigene Dreschmaschine und einen Heuaufzug. Außerdem waren verschiedene neue Gebäude hinzugekommen. Whimper hatte sich einen Hundewagen gekauft. Die Windmühle diente jedoch nicht zur Erzeugung von elektrischem Strom. Sie wurde zum Mahlen von Getreide verwendet und brachte einen stattlichen Gewinn ein. Die Tiere waren fleißig dabei, eine weitere Windmühle zu bauen. Wenn diese fertig war, so hieß es, würden die Generatoren installiert werden. Aber von dem Luxus, von dem Snowball die Tiere einst hatte träumen lassen, von Ställen mit elektrischem Licht, warmen und kalten Wasser und der 3-Tage-Woche war keine Rede mehr. Napoleon hatte solche Ideen als dem Geist des Animalismus widersprechend angeprangert. Das wahre Glück, sagte er, liegt in harter Arbeit und einem genügsamen Leben. Irgendwie schien es, als wäre der Hof reicher geworden, ohne die Tiere selbst reicher zu machen, außer natürlich die Schweine und die Hunde. Vielleicht lag das auch daran, dass es so viele Schweine und Hunde gab. Es war nicht so, dass die Tiere nicht arbeiteten, wie es ihrer Art war. Es gab, wie Squealer nicht müde wurde zu erklären, unendlich viel Arbeit bei der Überwachung und Organisation des Hofes. Ein großer Teil dieser Arbeit war von einer Art, die die anderen Tiere nicht verstehen konnten. Squealer erzählte ihnen zum Beispiel, dass die Schweine jeden Tag enorme Arbeit in so geheimnisvolle Dinge stecken mussten, die Akten, Berichte, Protokolle und Notizen genannt wurden. Dabei handelte es sich um große Papierbögen, die eng mit Schrift bedeckt sein mussten, und sobald sie so bedeckt waren, wurden sie im Ofen verbrannt. Dies sei für das Wohlergehen des Hofes von größter Bedeutung, sagte Squealer. Dennoch produzierten weder Schweine noch Hunde durch ihre eigene Arbeit Nahrung, und es gab sehr viele von ihnen, und ihr Appetit war immer groß. Was die anderen anging, so war ihr Leben, soweit sie es kannten, wie immer. Sie hatten in der Regel Hunger, schliefen auf Stroh, tranken aus dem Teich, arbeiteten auf den Feldern, wurden im Winter von der Kälte und im Sommer von den Fliegen geplagt. Manchmal zerbrachen sich die Älteren unter ihnen den Kopf und versuchten herauszufinden, ob es in den früheren Tagen der Rebellion, als Jones' Vertreibung noch nicht lange zurücklag, besser oder schlechter gewesen war als jetzt. Sie konnten sich nicht erinnern. Es gab nichts, womit sie ihr jetziges Leben vergleichen konnten. Sie hatten nichts, worauf sie sich stützen konnten, außer Squealers Zahlenlisten, die immer zeigten, dass alles besser und besser wurde. Die Tiere fanden das Problem unlösbar. Jedenfalls hatten sie jetzt kaum Zeit, über solche Dinge zu spekulieren. Nur der alte Benjamin behauptete, sich an jede Einzelheit seines langen Lebens erinnern zu können und zu wissen, dass es nie besser oder schlechter war und auch nie besser oder schlechter werden konnte. Hunger, Entbehrungen und Enttäuschungen seien, so sagte er, das unabänderliche Gesetz des Lebens. Und doch gaben die Tiere die Hoffnung nie auf. Mehr noch, sie verloren nie, nicht einmal für einen Augenblick, ihr Gefühl der Ehre und des Privilegs, Mitglieder der Farm der Tiere zu sein. Sie waren immer noch die einzige Farm in der ganzen Grafschaft, in ganz England, im Besitz und betrieben von Tieren. Keiner von ihnen, nicht einmal die Jüngsten, nicht einmal die Neuankömmlinge, die von 10 oder 20 Meilen entfernten Farmen kamen, hörten jemals auf, sich darüber zu wundern. Und wenn sie das Dröhnen der Kanone hörten und die grüne Flagge an der Mastspitze flattern sahen, schwoll ihr Herz mit unvergänglichem Stolz an, und das Gespräch drehte sich immer um die alten heroischen Tage, die Vertreibung von Jones, die Niederschrift der 7 Gebote, die großen Schlachten, in denen die menschlichen Eindringlinge besiegt worden waren. Keiner der alten Träume war aufgegeben worden. Man glaubte noch immer an die Republik der Tiere, die Major vorausgesagt hatte, wenn die grünen Felder Englands von menschlichen Füßen unberührt sein würden. Eines Tages würde sie kommen, vielleicht nicht bald, vielleicht nicht zu Lebzeiten irgendeines heute lebenden Tieres, aber sie würde dennoch kommen. Sogar die Melodie von Tiere von England wurde vielleicht hier und da heimlich gesummt. Auf jeden Fall kannte sie jedes Tier auf dem Hof, auch wenn es niemand gewagt hätte, sie laut zu singen. Es mochte sein, dass ihr Leben hart war und dass sich nicht alle ihre Hoffnungen erfüllt hatten, aber sie waren sich bewusst, dass sie nicht wie andere Tiere waren. Wenn sie Hunger litten, dann nicht, weil sie tyrannische Menschen fütterten. Wenn sie hart arbeiteten, dann wenigstens für sich selbst. Kein Geschöpf unter ihnen ging auf 2 Beinen. Kein Geschöpf nannte ein anderes Geschöpf Meister. Alle Tiere waren gleich. Eines Tages im Frühsommer befahl Squealer den Schafen, ihm zu folgen, und führte sie auf ein Stück Brachland am anderen Ende des Hofes, das mit Birken bewachsen war. Die Schafe verbrachten den ganzen Tag damit, unter Squealers Aufsicht, die Blätter abzuweiden. Am Abend kehrte er selbst zum Bauernhaus zurück, befahl den Schafen aber, da es warmes Wetter war, dort zu bleiben, wo sie waren. Schließlich blieben sie eine ganze Woche lang dort, ohne dass die anderen Tiere etwas von ihnen sahen. Squealer war den größten Teil des Tages bei ihnen. Er sagte, er würde ihnen ein neues Lied beibringen, wofür sie ihre Ruhe bräuchten. Es war kurz nach der Rückkehr der Schafe, an einem angenehmen Abend, als die Tiere ihre Arbeit beendet hatten und sich auf den Rückweg zu den Stallungen machten, als vom Hof her das erschrockene Wiehern eines Pferdes ertönte. Entsetzt hielten die Tiere inne. Es war die Stimme von Clover. Sie wieherte erneut, woraufhin alle Tiere in einen Galopp verfielen und auf den Hof stürmten. Dann sahen sie, was Clover gesehen hatte. Es war ein Schwein, das auf seinen Hinterbeinen lief. Ja, es war Squealer, etwas unbeholfen, als wäre er es nicht gewohnt, seine beachtliche Masse in dieser Position zu tragen, aber mit perfektem Gleichgewicht schlenderte er über den Hof. Und einen Moment später kam aus der Tür des Bauernhauses eine lange Reihe von Schweinen, die alle auf ihren Hinterbeinen liefen. Einigen gelang es besser als anderen, ein oder zwei waren sogar ein wenig unsicher und sahen aus, als hätten sie gerne einen Stock zur Hilfe genommen. Aber jedes von ihnen schaffte den Weg über den Hof. Schließlich ertönte ein gewaltiges Hundegebell und ein schrilles Krähen des schwarzen Hahns und Napoleon selbst kam heraus, majestätisch aufrecht, mit hochmütigen Blicken von einer Seite zur anderen, während seine Hunde um ihn herumtollten. Er trug eine Peitsche in seinem Traber. Es herrschte eine tödliche Stille. Erstaunt, erschrocken und dicht gedrängt, sahen die Tiere zu, wie die lange Reihe von Schweinen langsam über den Hof marschierte. Es war, als ob die Welt auf den Kopf gestellt worden wäre. Dann kam ein Moment, in dem der erste Schock abgeklungen war und in dem sie trotz allem, trotz ihrer Angst vor den Hunden und trotz der in langen Jahren entwickelten Gewohnheit, sich nie zu beschweren, nie zu kritisieren, egal was passierte, ein Wort des Protests hätten äußern können. Aber genau in diesem Moment, wie auf ein Signal hin, brachen alle Schafe in ein gewaltiges Blöken aus. Vier Beine gut, zwei Beine besser, vier Beine gut, zwei Beine besser. Das ging 5 Minuten lang ohne Unterbrechung so weiter. Und als die Schafe sich wieder beruhigt hatten, war die Gelegenheit zum Protest vorbei, denn die Schweine waren in den Stall zurückmarschiert. Benjamin spürte, wie sich eine Schnauze an seine Schulter schmiegte. Er sah sich um. Es war Clover. Ihre alten Augen wirkten trüber als je zuvor. Ohne etwas zu sagen, zupfte sie sanft an seiner Mähne und führte ihn zum Ende der großen Scheune, wo die 7 Gebote geschrieben standen. 1 oder 2 Minuten lang stand sie da und starrte auf die bemalte Wand mit den weißen Lettern. »Meine Sehkraft lässt nach«, sagte sie schließlich. »Selbst als ich jung war, hätte ich nicht lesen können, was dort geschrieben stand. Aber mir scheint, dass diese Wand anders aussieht. Sind die 7 Gebote noch dieselben wie früher, Benjamin?« Ausnahmsweise willigte Benjamin ein, seine Regel zu brechen, und er las ihr vor, was an der Wand geschrieben stand. Dort stand nichts mehr außer einem einzigen Gebot. Es lautete: »Alle Tiere sind gleich, aber manche Tiere sind gleicher als andere.« Danach schien es nicht mehr seltsam, als am nächsten Tag die Schweine, die die Arbeit auf dem Bauernhof beaufsichtigten, alle eine Peitsche in ihren Trabern trugen. Es schien nicht seltsam zu sein, zu erfahren, dass die Schweine sich ein Radio gekauft hatten, ein Telefon installieren wollten und Abonnements für John Bull, Tidbits und den Daily Mirror abgeschlossen hatten. Es schien nicht seltsam, als Napoleon mit einer Pfeife im Mund durch den Garten des Bauernhauses schlenderte. Nein, nicht einmal, als die Schweine die Kleider von Mr. Jones aus den Schränken nahmen und sie anzogen, wobei Napoleon selbst in einem schwarzen Mantel, einer Rattenfängerhose und Lederleggings erschien, während seine Lieblingssau in dem Seidenkleid erschien, das Mrs. Jones sonntags zu tragen pflegte. Eine Woche später, am Nachmittag, fuhren mehrere Hundekarren auf die Farm. Eine Delegation benachbarter Bauern war zu einer Besichtigungstour eingeladen worden. Sie wurden über den ganzen Hof geführt und äußerten große Bewunderung für alles, was sie sahen, insbesondere für die Windmühle. Die Tiere jäteten gerade das Rübenfeld. Sie arbeiteten fleißig, hoben kaum den Blick vom Boden und wussten nicht, ob sie sich mehr vor den Schweinen oder vor den menschlichen Besuchern fürchten sollten. An diesem Abend ertönte lautes Lachen und Gesang aus dem Bauernhaus. Beim Klang des Stimmengewirrs wurden die Tiere plötzlich von Neugierde ergriffen. Was mochte da wohl vor sich gehen, wo sich doch zum ersten Mal Tiere und Menschen auf Augenhöhe begegneten? Einmütig begannen sie, so leise wie möglich, in den Garten des Bauernhauses zu schleichen. Am Tor hielten sie inne, halb verängstigt weiterzugehen, aber Clover führte sie hinein. Sie schlichen auf 10 Spitzen zum Haus und die Tiere, die groß genug waren, spähten durch das Fenster des Esszimmers hinein. An dem langen Tisch saßen 1/2 Dutzend Bauern und 1/2 Dutzend der vornehmsten Schweine, wobei Napoleon selbst den Ehrenplatz am Kopf der Tafel einnahm. Die Schweine schienen sich in ihren Stühlen vollkommen wohl zu fühlen. Die Gesellschaft hatte sich mit einem Kartenspiel vergnügt, das sie aber für den Moment unterbrochen hatten, um einen Toast auszusprechen. Eine große Kanne kreiste und die Krüge wurden mit Bier gefüllt. Niemand bemerkte die staunenden Gesichter der Tiere, die zum Fenster hereinschauten. Mr. Pillington von der Foxwood Farm war aufgestanden, seinen Krug in der Hand. Gleich, sagte er, würde er die Anwesenden auffordern, einen Toast auszusprechen. Zuvor aber wollte er noch ein paar Worte sagen, die ihm wichtig erschienen. Es sei für ihn und sicher auch für alle anderen Anwesenden eine große Genugtuung zu spüren, dass eine lange Zeit des Misstrauens und der Missverständnisse nun zu Ende sei. Es hatte eine Zeit gegeben, nicht dass er oder einer der Anwesenden solche Gefühle geteilt hätte, aber es hatte eine Zeit gegeben, in der die angesehenen Besitzer der Farm der Tiere von ihren menschlichen Nachbarn zwar nicht mit Feindseligkeit, aber vielleicht mit einem gewissen Maß an Misstrauen betrachtet worden waren. Es hatte unglückliche Vorfälle gegeben. Es waren falsche Gerüchte verbreitet worden. Man war der Meinung, dass die Existenz eines Bauernhofs, der von Schweinen bewirtschaftet wird, in irgendeiner Weise abnormal sei und eine beunruhigende Wirkung auf die Nachbarschaft haben könnte. Zu viele Landwirte waren ohne genauere Erkundigungen davon ausgegangen, dass auf einem solchen Hof ein Geist der Willkür und Disziplinlosigkeit herrschen würde. Sie waren nervös wegen der Auswirkungen auf ihre eigenen Tiere oder sogar auf ihre menschlichen Angestellten. Doch all diese Zweifel waren nun ausgeräumt. Heute hatte er und seine Freunde die Farm der Tiere besucht und jeden Zentimeter mit eigenen Augen gesehen. Und was fanden sie vor? Nicht nur die modernsten Methoden, sondern auch eine Disziplin und eine Ordnung, die allen Landwirten überall ein Beispiel sein sollte. Er glaubte, dass er recht hatte, als er sagte, dass die niederen Tiere auf der Farm mehr Arbeit verrichteten und weniger Futter erhielten als alle anderen Tiere in der Gegend. In der Tat hätten er und seine Kollegen heute viele Dinge beobachtet, die sie auf ihren eigenen Höfen sofort einführen wollten. Zum Abschluss seiner Ausführungen betonte er noch einmal die freundschaftlichen Gefühle, die zwischen der Farm der Tiere und ihren Nachbarn herrschten und immer herrschen sollten. Zwischen Schweinen und Menschen gebe es keinen Interessenskonflikt und es müsse auch keinen geben. Ihre Kämpfe und ihre Schwierigkeiten waren eins. War das Problem der Arbeit nicht überall dasselbe? An dieser Stelle wurde deutlich, dass Mr. Pillington im Begriff war, einen sorgfältig vorbereiteten Witz auf die Runde loszulassen, aber für einen Moment war er zu sehr von Belustigung überwältigt, um ihn aussprechen zu können. Nach langem Würgen, bei dem sich seine verschiedenen Kinns violett färbten, gelang es ihm, ihn herauszubringen. Wenn ihr mit euren niederen Tieren zu kämpfen habt, sagte er, dann haben wir unsere niederen Klassen. Dieses Bonmot versetzte den Tisch in Aufruhr und Mr. Pillington beglückwünschte die Schweine erneut zu den niedrigen Rationen, den langen Arbeitszeiten und dem allgemeinen Fehlen von Verwöhnung, die er auf der Farm der Tiere beobachtet hatte. Und nun, so sagte er abschließend, würde er die Anwesenden bitten, sich zu erheben und sich zu vergewissern, dass ihre Gläser gefüllt seien. Meine Herren, schloss Mr. Pillington, meine Herren, ich bringe einen Toast aus. Auf das Gedeihen der Farm der Tiere. Es wurde begeistert gejubelt und mit den Füßen getrampelt. Napoleon war so erfreut, dass er seinen Platz verließ und um den Tisch herumkam, um seinen Becher gegen den von Mr. Pillington zu stoßen, bevor er ihn leerte. Als der Jubel verklungen war, deutete Napoleon, der stehen geblieben war, an, dass auch er ein paar Worte zu sagen habe. Wie alle Reden von Napoleon war auch diese kurz und bündig. Auch er sei froh, dass die Zeit der Missverständnisse zu Ende sei. Lange Zeit hatte es Gerüchte gegeben, die, so hatte er Grund zu der Annahme, von einigen böswilligen Feinden in Umlauf gebracht worden waren, dass die Ansichten von ihm und seinen Kollegen etwas Subversives, ja sogar Revolutionäres enthielten. Man hatte ihnen unterstellt, dass sie versuchten, die Tiere auf den benachbarten Höfen zum Aufstand anzustacheln. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Ihr einziger Wunsch war es, jetzt und in der Vergangenheit in Frieden und in normalen Geschäftsbeziehungen mit ihren Nachbarn zu leben. Der Hof, den er zu leiten die Ehre habe, sei ein genossenschaftlicher Betrieb. Die Eigentumsurkunden, die sich in seinem Besitz befänden, gehörten den Schweinen gemeinsam. Er glaube nicht, dass das alte Misstrauen noch bestehe, aber es seien in letzter Zeit einige Änderungen in den Abläufen des Betriebs vorgenommen worden, die das Vertrauen wieder stärken sollten. Bislang hatten die Tiere auf dem Hof die etwas alberne Angewohnheit, sich gegenseitig mit Genosse anzusprechen. Dies sollte beendet werden. Es hatte auch einen sehr seltsamen Brauch gegeben, dessen Ursprung unbekannt war, jeden Sonntagmorgen an einem Wildschweinschädel vorbeizumarschieren, der an einem Pfosten im Garten genagelt war. Auch dieser Brauch würde beendet werden und der Schädel sei bereits vergraben worden. Seine Besucher hätten vielleicht auch die grüne Fahne gesehen, die an der Spitze des Mastes wehte. Wenn ja, hätten sie vielleicht bemerkt, dass der weiße Huf und das Horn, mit denen sie zuvor gekennzeichnet war, nun entfernt worden waren. Von nun an würde es eine einfache, grüne Flagge sein. Er habe nur eine Kritik an der ausgezeichneten und nachbarschaftlichen Rede von Mr. Pillington anzubringen, sagte er. Mr. Pillington habe sich durchgehend auf die Farm der Tiere bezogen. Er konnte natürlich nicht wissen, dass der Name Farm der Tiere abgeschafft worden war. Er, Napoleon, verkündete es ja jetzt zum ersten Mal. Von nun an sollte der Hof als die Männerfarm bekannt sein, was seiner Meinung nach sein richtiger und ursprünglicher Name war. Meine Herren, schloss Napoleon, ich bringe den gleichen Trinkspruch wie zuvor, aber in einer anderen Form. Füllen Sie Ihre Gläser bis zum Rande, meine Herren, hier ist mein Trinkspruch. Auf das Gedeihen der Männerfarm. Es gab den gleichen herzlichen Jubel wie zuvor, und die Becher wurden bis das sich in den Gesichtern der Schweine verändert hatte. Clovers alte, trübe Augen huschten von einem Gesicht zum anderen. Einige von ihnen hatten 5 Kinds, andere 4, wieder andere 3. Aber was war es, das zu schmelzen und sich zu verändern schien? Nachdem der Beifall verklungen war, nahm die Gesellschaft ihre Karten wieder auf und setzte das unterbrochene Spiel fort und die Tiere schlichen lautlos davon. Aber sie waren noch keine 20 Meter weit gekommen, als sie innehielten. Ein Stimmengewehr kam aus dem Bauernhaus. Sie eilten zurück und schauten erneut durch das Fenster. Ja, es war ein heftiger Streit im Gange. Es gab Geschrei, Schläge auf den Tisch, scharfe, misstrauische Blicke, wütendes Leugnen. Der Grund für den Streit war offenbar, dass Napoleon und Mr. Pillington gleichzeitig ein Pik Ass gespielt hatten. 12 Stimmen schrien vor Wut, und sie waren alle gleich. Keine Frage, was mit den Gesichtern der Schweine geschehen war. Die Kreaturen draußen blickten von Schwein zu Mensch, von Mensch zu Schwein und wieder von Schwein zu Mensch. Aber es war schon unmöglich zu sagen, welches Gesicht wem gehörte. Farm der Tiere von George Orwell. Eine Produktion von Der Vorleser. Gelesen von Benjamin Werner.